MDR Kultur in der Oper. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren, aus dem Opernhaus Chemnitz. Wir, Bettina Volksdorf vom Mitteldeutschen Rundfunk, vom MDR Kultur und MDR Klassik, Stefan Lang von Deutschlandfunk Kultur, neben uns auch der Hausherr, der Intendant Christoph Dietrich. Wir begrüßen Sie aus dem Foyer und wir würden gerne eine Oper übertragen aus Chemnitz, wie wir das sehr oft gemacht haben, regelmäßig gemacht haben. Ich stehe hier, blicke auf ein wunderbares Plakat, auf dem der Ring, die Ringproduktion unter dem Chefdirigenten Calvo angekündigt wird, aber alles ausgefallen, alles ins Wasser gefallen, Pandemie, Corona bedingt. Deswegen ein ganz besonderer Abend hier aus Chemnitz, aus dem Opernhaus. Ja, denn erstmals sind alle mitteldeutschen Bühnen, die Musiktheater produzieren, an einem Ort versammelt. Die Idee dazu, die wurde in den ersten Tagen des Lockdowns angesichts der Corona-Pandemie Mitte März geboren. Heute nun wird sie Realität und ich freue mich wirklich auf die kommenden 3 Stunden live aus diesem Opernhaus, dem Opernhaus Chemnitz, bei MDR Klassik, MDR Kultur und Deutschlandfunk Kultur. Und Stefan, wir wollen natürlich wissen, wie die Theatermacher mit dieser Situation umgegangen sind, was sie für Ideen entwickelt haben für die nahe und auch für die fernere Zukunft, welche Chancen es gab, aber natürlich auch, welche Probleme es zu bewältigen gilt. Ja, und wir wollen den Hausherrn erstmal hier ins Spiel bringen. Herr Dietrich, wie ist das? Sie fühlen sich als Hausherr. Sie sind ja so ein bisschen der Anstifter, der Initiator, Sie und Patrick Wurzel, Ihr Opernchef. Wie fühlen Sie sich da, die ganzen Theater hier im Haus zu haben? Das ist ein sehr schönes Gefühl. Wir haben hier ein wunderschönes Opernhaus mit einer fantastischen Akustik und wir haben uns einfach wirklich sehr einsam gefühlt. Chemnitz hatte eine gewisse Tradition, auch einzuladen und die gesamte Operntradition zu vertreten. Wir haben mit der Götterdämmerung den Faustpreis erhalten in der letzten Spielzeit und das ist doch auch eine Verpflichtung, da einen Schritt voranzugehen. Die haben wir sehr gern wahrgenommen und nicht zuletzt will diese Stadt auch gern Kulturhauptstadt Europas 2025 werden. All diese Motivationen, die wohnen in uns und haben uns es leicht gemacht, diese Gala hier einzuladen. Christoph Dietrich, lassen Sie mich mal fragen, die Theatermacher, die wurden ja mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen von 100 auf 0 gefahren. Ein ganz besonderer Umstand, aber in der Zeit dazwischen, wir reden ja schon über gute 2 Monate, kam da auch mal so ein kleiner Augenblick von Langeweile bei Ihnen auf? Eigentlich keine Langeweile. Es ist eher eine große Unruhe, die sich breit macht. Und ich denke, das geht vielen Kreativen so. Das ist wie bei voller Fahrt die Kupplung zu treten. Die Energien sind da, die Ideen sind da und sie können nicht abfließen. Das ist eine ganz schreckliche Situation. Und dann spürt man natürlich auch, dass gewisse Übungen verloren gehen. Einfach das, was man unter Lampenfieber produzieren muss, reduziert sich auf das Übezimmer. Das ist wirklich nicht schön. Trotzdem gibt es keine Langeweile. Und ich denke eher andersherum. Wir suchen die große Motivation, mit der Zeit umzugehen und Dinge zu erfinden, die eben im Rahmen möglich sind. Also auch ein bisschen eine Chance in diesem Ruhemodus, um zu reflektieren und nachzudenken. Nur eine kleine. Es ist eine kleine Chance und zwar, weil wir, glaube ich, alle begreifen, die Künstler und auch das Publikum, es geht gar nicht nur um die schönsten Töne. Die Begegnung ist der Schatz und der fehlt uns so. Wir schaffen heute Abend Begegnung, Bettina Volksdorf. Wir hatten, das wollte ich noch kurz sagen, wir hatten ja die User gebeten, dass sie uns auf Facebook noch mitteilen, ganz kurz, was haben sie ihr Theater, also ihr Stadttheater ist es ja zumeist vermisst und wenn ja, warum? Und vielleicht kann ich, bevor wir den ersten musikalischen Beitrag hören, dann doch noch ein Zitat bringen an dieser Stelle, weil das für mich so alles zusammenfasst. Also einer unserer User hat geschrieben, weil Kultur, Kunst, Musik und Theater Kraftspender sind. Ich glaube, dem muss man nichts hinzufügen. Und Stefan, wir hören jetzt den ersten Titel. Und was für ein Titel, mit was für einem Sänger, Sia Bongo Makungo aus Chemnitz, ein Chemnitzer. Wir haben ein paar Mal in den Produktionen gehabt, am Klavier Jeffrey Goldberg. Wir hören aus Les Miserables, also aus diesem Werk den Song des Valjean, auf den, man könnte eigentlich ganz kurz sagen, auf den Barrikaden zu singen. Das ist im zweiten Akt, kurz vor der Barrikade. Bring him home, also bring ihn, schütze ihn, bring ihn zurück. Er rührt mich wie mein eigener Sohn. Diese große Arie jetzt mit Sia Bongo Makungo. Tja, kein Applaus für diese Arie, die uns Siabonga Makungo dargeboten hat hier in der Oper Leipzig. Das war ein Ausschnitt aus Les Misérables, am Klavier Jeffrey Goldberg. Und nun sind bei uns Johannes Rieger, er ist Musikdirektor am Nordharzer Städtebund Theater, und Johannes Weigand, der Intendant des Anhaltischen Theaters in Dessau. Ich frage Sie mal beide, nein, ich will Sie beide erst einmal mit einem Zitat Ihres Kulturministers konfrontieren. Rainer Ruppra hat unlängst gesagt, Kultur sei elementar, ein Grundbedürfnis des modernen Menschen. Haben Sie beide das eigentlich genauso empfunden, dass Kultur als Grundbedürfnis unserer Gesellschaft verstanden wird? Haben Sie die entsprechenden Signale seitens der Politik, der Gesellschaft, Ihres Publikums erhalten? Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Alexander Kluge, der Halberstädter Ehrenbürger, hat sinngemäß gesagt, die Gesellschaft feiert sich mit der Oper selbst. Und dieses Gemeinschaftserlebnis, dieses ja Fluidum, dieser Austausch, der bei einer Theateraufführung natürlich nicht nur in der Oper stattfindet, das ist, glaube ich, etwas, was eine Gesellschaft, eine Zivilgesellschaft ausmacht und, wenn man es ganz pathetisch sagt, in einer gewissen Weise auch adelt. Und ich denke, das haben schon viele auch vermisst und vermissen sie immer noch, und umso schöner ist, dass es jetzt heute so einen kleinen Startschuss gibt hier in Chemnitz. Johannes Weigand, wie sehen Sie es? Das Interessante ist ja, dass das Grundbedürfnis sich nicht einfach nur auf Musik zum Beispiel bezieht, sondern auf das Zusammenerleben der Musik, wie der Kollege Dietrich eben schon gesagt hat. Und wir erfahren schon sehr viel durch Zuschauer, die uns ja nicht weit sind. Wir sind ja in derselben Stadt, dass wir wirklich fehlen. Das muss ich sagen. Und alle brennen darauf, dass wir wieder spielen, haben viel Verständnis, dass es noch ein bisschen dauert, weil wir noch arbeiten müssen, dass wir es können. Aber da kommt ziemlich viel. Übrigens auch an Spenden. Also viele der Umtauschgutscheine wurden nicht angenommen zu nehmen, sondern viele haben ihre Karten verfallen lassen, bei uns zum Beispiel auch. Ein wirklich schönes Zeichen, Stefan. Ja, Johannes Rieger, wir müssen mal Herr Weigand, wir müssen mal vielleicht die Verschiedenartigkeit der Häuser noch mal ein bisschen beschreiben, um eben die Verschiedenartigkeit auch in der Situation zu reflektieren. Ihr Theater, Herr Rieger, ist eins der großen Regionen eigentlich und Sie haben viele Spielstätten verteilt oder so. Macht's das besonders schwer, irgendwo einen solidarischen Gedanken dann einzufangen oder so? Nein, ich glaube, wir sind schon das Theater der Region Harz und sind da sehr, sehr verankert. Ganz profan muss man sagen, sonst gäbe es uns auch einfach nicht mehr, weil es ja keine sehr wirtschaftlich starke Region ist. Ich denke, wir haben natürlich viele Baustellen, die wir jeder einzeln jetzt betrachten müssen, jedes Haus, jede Spielstätte einzeln. Aber vielleicht liegt auch in der Vielfalt eine gewisse Chance, wenn man jetzt wieder anfährt, dass man gerade im Freilicht an sehr verschiedenen wunderbaren Burghöfen, Klosterhöfen, Schlössern anfangen kann und dann danach in die Häuser gehen kann, viel Abstand halten kann, weil das alles sehr große Locations sind im Freilicht. Ich denke, da liegt auch eine gewisse Chance. Wir wollen sie auf jeden Fall nutzen, weil, also was Kollege Weigand sagt, auch wir merken, dass wir schon unserem Publikum fehlen und das Publikum fehlt uns genauso. Vielleicht nochmal nachgefragt, dann für die unterschiedlichen Spielstätten auch unterschiedliche Möglichkeiten in der besonderen Situation doch irgendwas zu bieten oder irgendwas zu entwickeln? Genau, also wir wollen auch im Sommer unbedingt mit dem Orchester wieder Konzerte machen, haben gestern eine Bestuhlungsabstandsauslässungsprobe gemacht mit Zollstöcken 3 Meter, 1,50 Meter. Das war sehr spektakulär, was da rauskam. Also wenn man dann im Juli wieder 200 Zuschauer einladen darf, dann braucht man schon wirklich viel Platz. Aber wir wollen kreativ alles nutzen, was wir dürfen und sind dabei, tatsächlich Programme zu entwickeln. Weigand, Sie haben ja eine Großraumbühne in Dessau. Das ist wirklich ein großes Theater. Haben Sie schon mal überlegt, wie Sie das machen werden in Zukunft? Naja. Wird dann sozusagen nur jeder dritte Platz besetzt sein? Oder? Also was noch nicht geklärt ist, ist das Problem mit den Reihen, den möglicherweise nicht rausnehmbaren Reihen bei uns. Die sind nämlich seit 1938 da wohl drin. Und wir haben auch eine Lüftung, die direkt nach dem Krieg ohne Pläne eingebaut wurde. Das ist was wir erstmal klären müssen. Im Moment gibt es ja noch eine quadratmeterbezogene Bestimmung. Da kommen auch nicht viele zusammen, wie wir von den Häusern wissen, die schon spielen, die größer sind. Wir versuchen jetzt ein kleines Format tatsächlich zu finden für nach den Ferien zunächst, wo wir sozusagen sehr gut beherrschen können, was wir tun, vor einem viel, viel zu kleinen Publikum natürlich. Das geht nicht anders. Und versuchen daran eigentlich zu lernen, wie wir wieder spielen und aufführen können, dann vor dem Saal, der bis dahin hoffentlich irgendwie geklärt ist. Hoffentlich hilft da die Zeit auch. Aber wir fangen wirklich klein an und weiten dann wieder aus. Politiker sprechen ja momentan von der tiefsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch deshalb wird ja unter anderem um die EU-Finanzhilfen gerungen. Und wir haben diese Woche mal Rainer Ropra, den Kultusminister von Sachsen-Anhalt, gefragt, ob er eigentlich die derzeitige Theaterinfrastruktur in Ihrem Land, wo Sie Theater machen, unter diesen Vorzeichen langfristig noch gesichert sieht. Wir haben in Sachsen-Anhalt aufgrund des Doppelhaushalts, den wir gerade in Kraft gesetzt haben, 2021 gesicherte Finanzierungsgrundlagen für alle Theater. Wir haben auch die Verträge geschlossen, noch bis 2024. Die sind für beide Seiten verbindlich. Danach werden wir sehen, wo wir dann halt Mitte des Jahrzehnts stehen. Das Land Sachsen-Anhalt steht zu seinen Finanzierungszusagen, das habe ich deutlich gemacht. Ich hoffe auch sehr, dass die kommunale Ebene zu den Verträgen, die wir mit Ihnen geschlossen haben, steht, soweit sie die Träger der Theater sind. Aber ich habe da im Moment auch keinen Anhaltspunkt daran zu zweifeln. Es wird in der Politik über kommunale Schutzschirme und dergleichen diskutiert. Wir warten alle mit Spannung, was der Bund uns da auch noch präsentieren wird. Also ich gehe mal davon aus, und das ist ja auch die erklärte Absicht der Bundesregierung, die selber noch ein Programm plant für die kulturellen Infrastrukturen und Einrichtungen, dass wir dort, wo es schwierig wird, auch helfen können. Ja, das war der O-Ton von dem Staatsminister Ropra an die beiden Herren. Abschließend die Frage, das Finanzielle, das ist die eine Sache, aber es geht ja in dem Musik- oder in dem Theaterbetrieb um Vertrauen. Es geht um das danach und es geht um eine grundsätzliche Beziehung zu den Leuten, die Sie eben ins Theater holen wollen. Und das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, irgendwo zu entwickeln, zu behalten, aufrechtzuerhalten. Oder wie sehen Sie das, Herr Weigand? Ja, ganz sicher. Also wir wollen auch unbedingt wieder spielen. Wir müssen natürlich die wirtschaftlichen Aspekte auch bedenken bei uns an den Theatern, denn eigentlich produzieren wir ja aus unseren Einnahmen normalerweise so ungefähr. Das ist also nicht ganz einfach. Wir können aber auch nicht aufhören zu spielen, denn irgendwann werden wir wieder richtig spielen und bis dahin müssen wir es uns erhalten und dem Publikum erhalten. Ich glaube schon auch, dass wir in dieser Corona-Zeit, die ja noch lange dauern wird, am Ende ziemlich genau wissen, warum wir die Theater brauchen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Das ist sehr schön. Ja, ich denke, dass wieder hochfahren ist fast schwieriger als das Zumachen und die wirklichen Formate zu finden. Und das wird auch sicherlich ein Jonglieren sein. Und es geht, glaube ich, allen Intendantinnen und Intendanten gerade gleich, dass wir parallel Plan A, B, C, D, E, F entwickeln. Und wahrscheinlich wird es Plan Y. Also da auch darin in diesen Planungsflexibilisierungen besteht die Herausforderung in dieser Zeit. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Johannes Weigand, Johannes Rieger. Wir werden Sie ja dann noch am Flügel erleben, denn Sie sind mit Max Ahn gekommen, um das Wolga-Lied aus Lehars Zarewitsch noch darzubieten. Wir hätten gern auch Karen Stone, die Intendantin des Theaters Magdeburg, hier begrüßt, aber sie hat sich aus Gründen des Gesundheitsschutzes dagegen entschieden. Vielleicht noch diese Anmerkung: Magdeburg spielt seit gestern wieder in Kleinstbesetzungen. Das heißt, da gibt es Streichquartettkonzerte und auch Arienprogramme mit Solisten des Hauses vor jeweils 50 Besucherinnen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Alle Vorstellungen jetzt komplett ausverkauft. Was Wunder. Mehr dazu, wenn Sie Interesse haben, unter dem Hashtag Wir spielen für euch. Ja, und als musikalischen Botschafter des Theaters Magdeburg begrüßen wir nun den US-Amerikaner Richard Rick Furman. Der hat dort zuletzt unter anderem den Boris in Katja Gabanova gesungen und hier und heute ist er zu Gast mit dem Preislied des Walter aus Richard Wagners Meistersingern von Nürnberg. Der Tag, den ich habe. Jeffrey Goldberg war das am Klavier und Rick Furman. Und wir haben gehört das Preislied aus Richard Wagners, die Meistersinger von Nürnberg. So, und jetzt freue ich mich ganz besonders auf Jordanka Derilova. Ich habe sie zuletzt als Emilia Marti in Leos Janáčiks Več Makropoles erlebt. Und hier und heute in der Oper Chemnitz ist sie zu Gast mit einer Arie der Prinzessin aus Die Teufelskäthe von Antonín Dvořák. Oh, Das Märchen vom dummen Teufel und dem Froschenmädel Käthe, also die Teufelskäthe, die Arie der Prinzessin aus der Oper von Antonín Dvořák, gesungen von Jordanka Derilova. Sie war die Fürstin, Wolfgang Kluge am Flügel. Sie war die Fürstin, das muss man auch sagen, die in der Oper auf den rechten Weg gebracht wird. Wir sind hier im Opernhaus Chemnitz zu Gast, nicht mit großer Oper, sondern großer Oper in kleinen Ausschnitten. Wir haben eine Art Operngala, Opernrevue im Programm von MDR Kultur, MDR Klassik und Deutschlandfunk Kultur. Und das vermischen wir mit so einer Art Opernstammtisch, Bettina Fox. So kann man das sagen. Das wäre schön. Denn ja, wir sprechen über die besondere Situation hier. Und ich will mal noch ein bisschen erklären, die Einspiele, die Beiträge kommen von der großen Bühne, ein Flügel, der nach jedem Pianistenwechsel desinfiziert wird. Dann die natürlich die Parts im Sicherheitsabstand, wenn zwei Sänger unterwegs sind. Wir stehen hier im Foyer, sind aufgeteilt, 1, 2, 3, 4, 5 Tische. Mit mindestens 1,50 Abstand. Also wir haben das fotografisch verifiziert. Und Bettina, wir haben jetzt zwei Gäste. Genau, Elisabeth Stöppler, sie ist Regisseurin, und Karl-Heinz Beer, er ist Bühnenbildner, Kostümbildner und Maler. Und Frau Stöppler, ich will Sie gleich mal fragen, Sie beide natürlich, denn Sie sind beide frei schaffende Künstler und die haben es ja besonders schwer in diesen Wochen und Monaten. Bei Ihnen war es nun gerade so, Sie hatten gerade noch Luigi Nonos Al Granzole Carico d'Amore am Staatstheater Mainz fertigbringen können. Und dann wurde die Premiere am Premierentag, das muss man wirklich, ich weiß, ja, du hast eine Geschichte dazu, aber am Premierentag abgesagt. Ich wollte gern wissen, wie ist das, wie haben Sie das verdaut? Na, das war schrecklich. Also das war so ein angestauter Moment. Die ganze Woche davor, die Endprobenwoche, war natürlich schon sehr angespannt. Und trotzdem, man ist ja so im Tunnel. Man fokussiert sich auf diese Premiere. Und ich glaube, das kann ich für alle Beteiligten sagen, dass eine Premiere ausfällt. Also gerade im Musiktheater, aber natürlich auch im Schauspiel, das gibt es einfach nicht. Also dass dieser Vorhang nicht hochgeht, das konnte sich niemand vorstellen. Und natürlich haben wir dann immer geschaut in den umliegenden Theatern, eine Premiere nach der anderen, eine Produktion, eine Vorstellung nach der anderen wurde abgesagt. Und wir haben uns irgendwie am Samstagmorgen noch gewundert, dass wir spielen sollten, ehrlich gesagt. Und Frau Stöppler, ich muss die Situation nochmal beschreiben, ja, weil ich eigentlich auf dem Weg von Berlin nach Mainz war, im Zug saß, am Abend vorher noch mit Hermann Bäumer. Es gab auch noch eine Pressekonferenz mit dem Kultusminister. Findet das statt? Darf es stattfinden? Das waren ja die ersten Schritte in die Krise. Und ja, darf eigentlich stattfinden. Deswegen in den Zug gesetzt, um die Premiere als Moderator zu begleiten. Anruf auf der Höhe von Eisenach, Hermann Bäumer, wir können das nicht machen. Wir dürften eigentlich, aber mir haben jetzt Sänger und Musiker gesagt, das ist so die Situation nochmal. Ich fühle mich hier nicht wohl, eine Premiere zu singen, zu spielen. Das geht nicht. Wir, wenn wir jetzt so darüber nachdenken, Das hat mit Abstand, mit Übertragung zu tun. Ich kann nicht neben dem meinem Kollegen sitzen. Und deswegen die Entscheidung, wir können das nicht spielen. Wir haben dann die Generalprobe gesendet und die Generalprobe natürlich mit Gesprächen mit Ihnen, mit der Dramaturgin, über die Runden gebracht. Aber das Ganze hat ja noch was Gutes, denn Stefan Lang, an diesem Abend entstand die Idee zu diesem Abend hier und heute in der Oper Chemnitz. Ich habe den umtriebigen Patrick Wurzel natürlich in Mainz getroffen, weil er in jede Premiere in deutschen Landen oder wahrscheinlich auch europaweit fährt. Und da haben wir eigentlich schon gedacht, wenn jetzt eine besondere Situation kommt, und diese Situation wird kommen, wie gesagt, das war der 14. März, das war gerade der Einstieg, ja, dann müssen wir auch besonders reagieren. Und heute reagieren wir mit diesem Revue-Stammtisch darauf. Karl-Heinz Beer, lassen Sie mich bitte fragen, wie viele Produktionen haben Sie inzwischen als Bühnen- und Kostümbildner eigentlich, ich würde mal sagen, für den Papierkorb in Anführungszeichen produziert? Ja, die nächsten Sachen finden einfach erstmal nicht statt und sind auf die nächste bzw. übernächste Spielzeit verschoben. Es war bei mir ähnlich. Wir hatten die Walküre kurz vor der Premiere. Die hat nie stattgefunden im März. Ist das auf die nächste Spielzeit verlegt worden. Das heißt, auch die Anschlussproduktionen Siegfried als nächstes und Götterdämmerung sind in weite Ferne gerückt. Das ist alles im Kopf fertig, zum Teil auch gebaut oder in den Werkstätten fertig und zum Teil auch schon geprobt, aber eben... Erstmal nicht umsetzbar. Nicht umsetzbar, nicht aufführbar. An welchem Theater? Das ist jetzt für das Landestheater Niederbayern gewesen, in Landshut und Passau. Gut, ja. Also da findet erstmal nichts. Findet erstmal nichts statt und wann es wieder aufgenommen werden kann, ist in der Schwebe alles. Elisabeth Stöppler, Sie sind ja hier so quasi so ein bisschen zu Hause. Ihre Götterdämmerung hier, die ist 2019 mit dem Deutschen Theaterpreis Faust ausgezeichnet worden. Und dieser Ringzyklus wäre ja zu Ostern und Pfingsten wieder gelaufen, hätte, könnte, sollte. Es hat nicht stattfinden können, schade. War übrigens auch finanziell ein großer Verlust für das Haus. Ich will Sie beide mal fragen. Sie, Elisabeth Stöppler, sind ja, soweit ich weiß, mit Julius Rönnebeck verheiratet. Das ist ein Mitglied der Staatskapelle Dresden. Ja, das heißt, da ist ja ein Einkommen da. Aber fühlen Sie beide sich gerade in diesen Wochen und Tagen eigentlich existenziell bedroht? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil ich zugeben muss, dass ich aufgrund der sehr perspektivischen Arbeit, also bis eigentlich in das Jahr 2022 hinein, also sprich Verträge, die abgeschlossen worden sind, wir bekommen immer sozusagen ganz offen gesagt ein Drittel des Vertrags bei Vertragsabschluss und dann geht es weiter über die Fertigung der Bühnenbilder, die Abgabe des Teams sozusagen, was machen wir da überhaupt? Und ich fühle mich noch relativ sicher, weil ich tatsächlich durch diese perspektivisch weitreichende Arbeitslandschaft sozusagen, weil da jetzt immer noch Geld reinkommt. Mein Mann, genau, den Sie erwähnten, der ist ja in der Staatskapelle, keine Kurzarbeit ist da bisher passiert. Darüber diskutieren wir eigentlich ziemlich heftig. Also zu Hause. Sozusagen, genau, zu Hause. Am Küchentisch dann. Genau, dass da nichts passiert. Wir sind jetzt als Familie eben in dem Sinne nicht bedroht und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre jetzt bedroht, aber wir beobachten das Ganze natürlich als strukturell, als politisch, als gesellschaftliche Situation und haben viele, viele Freundinnen und Freunde, denen das Wasser bis zum Hals steht und die die auch aufgrund, weil sie Performer sind, also wir sind Bildner, also beziehungsweise Regisseurin, wir haben ja nicht diesen akuten Druck und auch nicht diese akute Lust, ja, weil das Ganze ist ja auch ein Wegfall von einer Identität, von einem Spüren, dass man im Leben ist und so weiter. Als Performerin muss ich auf die Bühne. Ich habe eine Freundin, die ist Sängerin, das Jahr gepflastert von Engagements ab Ostern natürlich und die ist sowohl jetzt einfach ohne Geld, wie auch einfach ohne Sinn. Also die hat sich erstmal perfektioniert, die hat Gesangstechniken ausprobiert, die hat Repertoire angeschafft und so weiter. Und jetzt beginnt die Phase, wo die richtig wegbricht. Also die trauert, die weiß nicht mehr, wie sie ist. Da lassen Sie mich nochmal nachfragen, Karl-Heinz Beer, wird sich denn Ihrer Meinung nach die Kluft, Sie haben das gerade angesprochen, Elisabeth Stöffler, die Kluft zwischen den festangestellten Ensemblemitgliedern eines Theaters und denen, die eben als Freelancer unterwegs sind, wird sich das eventuell noch vertiefen? Naja, im Moment schon, denn man weiß ja nicht, wann das weitergehen kann. Ich Ich meine, wenn es jetzt im September wieder alles losgehen könnte wie zuvor und Vorstellungen stattfinden, dann wird sich das bald wieder ausgeglichen haben, denke ich. Aber wenn der Zustand länger anhält, dass nichts stattfinden kann, und so sieht es ja eigentlich aus, wenn man hört, selbst in großen Häusern können nur 120 Plätze besetzt werden oder ein Bruchteil davon. Und dann weiß man auch nicht, wie das Orchester denn spielen soll. Eine Wagner-Oper, die 120 Orchestermitglieder braucht, wie sollen denn die in den Graben passen mit Abständen? Und na gut, es gibt bei Wagner die Kleinbesetzungen von Wagner. Gut, hier für die kleinen Häuser. Kleinen Häuser könnte man darauf zurückgreifen. Aber, und wie ist das, Herr Bär, wenn man jetzt nochmal, es gibt ja Hilfsprogramme, auch staatliche Hilfsprogramme. Ja. Kann man, für mich die ganz blöde Frage, kann man sowas eigentlich, will man sowas, nimmt man sowas irgendwo in Angriff? Sicher, wenn es nötig ist, muss man wohl darauf zurückgreifen, aber wie ich gehört habe, ich selber habe jetzt nichts in dem Sinne vor, denn irgendwo habe ich ja mehrere Standbeine, kann auch noch meine Bilder malen und ab und zu wird ja auch da was verkauft und ansonsten plane ich auch die entfernteren Sachen einfach weiter und arbeite daran und da kommt ja auch noch ein bisschen was rein und so stehe ich also nicht ganz mittellos da. Aber ich höre schon von Kollegen, die dann wirklich jetzt gar kein Einkommen mehr haben und von Tagesgagen abhängig sind, die stehen wirklich so im Regen. Das heißt, die Unsicherheit, die begleitet Sie jetzt sozusagen weiter durch die nächsten Wochen und Monate oder gibt es irgendeine feste Zusage? Also bei mir ist interessanterweise jetzt gerade jedes Projekt in Aufruhr. Aber vieles soll jetzt plötzlich doch wieder stattfinden. Das finde ich sehr interessant. Die Entwicklung der letzten Woche oder der letzten zwei Wochen, das war einfach enorm, dass plötzlich eben man doch überlegt, kann man die Fassung anpassen? Klar, oder in Sachsen kam das ja wirklich auch überraschend, ne? Ganz genau. Mhm. Und dann auch so Dinge wie, man hat ein Stück vor vier Wochen abgesagt, also eine konkrete Produktion zur Spielzeiteröffnung. Jetzt ruft das Theater wieder an und fragt, könntest du nicht was anderes machen? Jetzt in drei Wochen mit einer kleinen Besetzung. Wir können dir natürlich keine Werkstattzeiten, keine wirklichen Gegebenheiten. Aber wir bieten deinem Team und dir an, eine radikal reduzierte Version von dem und dem Stück zu machen. Und also ich muss sagen, ich komme so jetzt langsam wieder in Schwung. Also ich habe so das Gefühl, ich habe so eine Krisenhaltung im Moment. Und ich möchte irgendwie arbeiten. Ich möchte aber auch nicht diese gesundheitlichen Schutzmaßnahmen, die möchte ich auf keinen Fall mit Füßen treten. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Also ich möchte auch niemanden zwingen, ins Theater zu gehen, ohne dass er sich sicher fühlt. Aber ich finde, vielleicht müssen wir auch wieder auf ganz basische theatrale Sachen zurückgreifen. Das ist ein interessanter Begriff. Ich muss jetzt leider Ihren Schwung bremsen, denn wir haben 19 Theater aus Mitteldeutschland hier zu Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren, Elisabeth Stöffer und Karl-Heinz Bär. Und wir machen hier weiter mit einem Beitrag aus dem Nordharzer Städtebundtheater Halberstadt-Quedlinburg. Das Wolga-Lied aus dem Zarewitsch von Franz Lehár, gesungen von Max Ahn und am Flügel Johannes Rieger. Wir haben ihn vorhin schon gehört, der musikalische Direktor auch dieses Hauses. Thank you. Ja, ein ganz großes Märchen vom Finden des Glücks. Das war ein Ausschnitt aus dem Zarewitsch von Franz Leham, dargeboten von Max Ann am Klavier Johannes Rieger, den wir auch schon als Gesprächsgast, als Gesprächspartner hier in unserer Opernrevue, Opernstammtisch begrüßen konnten. Und jetzt muss ich an meine Kollegin übergeben, Bettina, denn das darf ich nicht ansagen. Oh, gut, können wir hinterher nochmal ausdiskutieren. Also ich sehe auf dem großen Bildschirm hier im Foyer des Opernhauses Chemnitz bereits Kammersängerin Romelia Lichtenstein von der Oper Halle. Begleitet wird sie vom ersten Solo-Cellisten der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, Thomas Bruder, sowie von Dan Ratio, er ist Studienleiter hier am Haus. Und wir hören sie mit Moro ma prima in grazia, mit der Arie der Amelia aus Giuseppe Verdis Maskenball. Oh, Renato will Amelia töten und sie fleht ihn an, die Kinder noch einmal zu sehen. Wir waren im dritten Akt des Maskenballs von Giuseppe Verdi, ja, gesungen hat Romilia Lichtenstein. Und am Flügel saß Dan Ratio. Der Cellist kam aus dem Hause hier, aus Chemnitz, Thomas Bruder. Und da muss man noch dazu sagen, dass Frau Lichtenstein ihr erstes Engagement Ende der 80er Jahre eben hier im Theater, im Opernhaus Chemnitz hatte. Na, das hieß ja damals noch Karl-Marx-Städter Theater. Karl-Marx-Städter Theater, so haben sich die Zeiten gewandelt. Und wir sind in ganz speziellen Zeiten. Deswegen heute diese Radio-Revue aus dem Opernhaus Chemnitz bei Deutschlandfunk Kultur, MDR Kultur und MDR Klassik. Wir haben zwei Gäste, zwei Thüringer Gäste. Genau. Von Sachsen-Anhalt aus geht's also jetzt nach Thüringen, wo die ersten Theater und Orchester schon ab 16. März in Kurzarbeit gegangen sind. Bei uns Guy Montavon, Intendant des Erfurter Theaters, und Hans-Georg Wegner, seines Zeichens Operndirektor am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Hans-Georg, ich will Sie gleich mal fragen. Die Spielzeit ist ja an beiden Häusern offiziell beendet worden. Ich habe gesehen, Musiktheaterproduktionen, so kleinere Formate, die gab es am DNT jetzt nicht so offensichtlich. Das klingt so ein bisschen, als ob da gar nicht so viel passiert ist. Es war aber anders. Es ist anders, denn sie ermöglichen andere Dinge momentan am Haus, vor allem um Sängern, Sängerinnen, jungen Künstlerinnen zu helfen, damit sie eben diese Ausnahmesituation, nicht auftreten zu können, nicht auf der Bühne stehen zu können, künstlerisch, aber auch mental so gut als möglich überstehen können. Erzählen Sie, was machen Sie? Ja, also es ist nicht so, dass gar nichts stattgefunden hat. Also ich würde zu dieser Zeit sehr gerne Senior in einem Seniorenheim sein in Weimar, weil permanent Konzerte rings um diese Heime stattfinden und die können sich gar nicht retten vor Kunst. Aber sie genießen es sehr mit Konzertbeiträgen, Chor, Solisten, alle kommen dort vorbei. Und das ist eigentlich so unser städtisches Fenster gewesen, vor allen Dingen. Jetzt gibt's auch Balkonkonzerte. Sehr schöne Sachen auch im Umland, bei den Sängern zu Hause finden Dinge statt. Aber es gibt ja nicht nur die Richtung nach außen, sondern auch nach innen. Und alle kann man natürlich auf die Weise nicht beschäftigen. Deswegen haben wir überlegt, dass wie halten wir die Leute fit, unsere Künstler? Und der Dominik Beikirch, unser Kapellmeister, hat eine ganz brillante Idee gehabt. Und zwar studieren die Sänger gerade Wunschpartien ein. Also sie können sich selber aussuchen, welche Partie sie von vorne bis hinten, also nicht nur einzelne Arien, mal durchstudieren möchten, egal ob das mal bei uns auf die Bühne kommt oder nicht. Und das wird gerade gemacht und das kommt sehr, sehr gut an. Also die Solisten und Solistinnen sind begeistert und nutzen die Zeit halt für solche Sachen, um bei der Sache zu bleiben. Also da wird schon weit vorausgeschaut, wohin das mal gehen kann, die Entwicklung auch. Ja. Ja? Und es wäre eigentlich eine Einladung für uns für ein Wunschkonzert natürlich, das wir dann übertragen könnten oder so, wenn es Wunschpartien sind, die einstudieren. Herr Montavon in Erfurt, in diesem wunderbaren, wunderschönen Haus. Wie ist es bei Ihnen, die Situation? Wie begegnen Sie durch praktische Beispiele? Und was gibt es da eigentlich? Wie muss man als Intendant Einnahmeausfälle kompensieren? Wie hoch sind die? Wird das berechnet? Muss man das irgendwo vorlegen? Wie ist das? Also vorlegen in unserer heutigen Zeit muss man ungefähr alles. Das ist richtig. Und wir kalkulieren natürlich alles, inklusive natürlich, was wir nicht verdienen werden und was die Verluste sind. Die sind einschätzbar und man muss die auch darlegen, begründen. Das ist ein ganz normaler Vorgang und ich bin froh, dass er stattfindet, denn ich hoffe, dass in 2 Jahren jeder sich daran erinnern wird, was für Konsequenz die Corona-Krise auf die Wirtschaftlichkeit der Theater und Orchester hat oder gehabt hat. Und deshalb finde ich auch die Signale, die von den Träger kommen, auch im Moment ziemlich positiv, wo man hat uns gefragt, alles zu tun, um den Verlust zu reduzieren. Und das tun wir auch. Und unter anderem habe ich jetzt entschieden, die Domstufenfestspiele in eine andere Form ins Leben zu rufen. Ich möchte gerne zurückkommen, was der Kollege Wegner gesagt hat. Diese Initiativen, die haben wir ja auch in Heime und Balkonkonzerte. Bei uns gibt's noch die sogenannte Psychologie-Konzerte, wo man sich in die Augen schaut und dann entsteht eine Darbietung musikalischer Art. Was ich sehr begrüße, sind, dass diese Initiative zum größten Teil von den Orchestermusikern und Choristen und Choristinnen selber gekommen sind. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Signal, dass die Moment, die Inaktivität mehr Schmerz als die Tatsache, dass die Theater zu sind. Das heißt, dieser Drang der Darstellung und der Drang des Musizieren und des künstlerischen Vermittlungsprozesse ist da und aus Eigeninitiative ist enorm viel entstanden und das ist sehr, sehr begrüßenswert. Dieser künstlerische Drang, da kann ich gleich ergänzen. Ich habe vorhin einfach bei der Probe schon mal ein paar Sänger gefragt, wie ist das so? Also tolles Haus, tolle Akustik, aber was uns natürlich fehlt, der Applaus, das Publikum, Absolut. Dieses Feedback. Gimont avant, die Domstufenfestspielausgabe 2020, die wird diesmal kurz und knackig, da arbeiten Sie also an einer kleinen Variante. Ich glaube, das wird finanziell trotz allem ein Verlustgeschäft und Sie haben schon die Zusage bekommen, dass das Land einspringen wird, weil Sie können nur vor 491 Besucher und Besucherinnen spielen. Das heißt, das hat auch ein bisschen Unmut oder zumindest kontroverse Debatten in der Öffentlichkeit erzeugt. Können Sie damit gut leben? In unserem Job muss man mit sowas leben können. Dafür sind wir mehr oder weniger ausgebildet und nach 20 Jahren Thüringen fast sind Sie dafür ausgebildet, glauben Sie mir. Das klingt fast wie eine Drohung. Geld ist nicht alles, Frau Volksdorf. Nein, es ist nicht nur 461, das ist die momentane Situation. Ich hoffe, dass wir nach einer gewissen Lockerung mehr Publikum empfangen werden. Aber Sie müssen den Stadtfaktor nicht vernachlässigen. Und die Händler, das ganze Stadtbild lebt von diesen Domstufenfestspielen. Und die abzusagen oder nicht stattfinden zu lassen, wäre ein fatales Signal. Es ist gefallen, diese wunderbare von dem Kollegen Ziff aus Jena, die Kakophonie der Partikularlobby, möge man verstehen, was man darunter verstehen mag. Aber ich betrachte als meine vornehmste Pflicht, das, was ich tun kann, da, wo die Freiräume entstehen, die zu füllen, mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Und das ist meine Pflicht, meine Aufgabe, und die tue ich. Wenn andere etwas anderes tun oder nicht tun, dafür kann ich nichts und dafür werde ich auch das nicht kommentieren. Ich sage nur, ich mache das so. Die Domstufenfestspiele Erfurt also in der 2020er Ausgabe sehr kompakt ab dem 10. Juli. Ich würde sagen, wenn wir Sie beide hier haben, Hans-Georg Wegner und Guy Montavant, kommen wir jetzt zu der Wiederentdeckung dieser Spielzeit, zu Lancelot von Paul Dessau auf Texte von Heiner Müller. Und wir haben einen Ausschnitt mitgebracht, denn MDR Kultur hat das im November in Weimar im Deutschen Nationaltheater mitgeschnitten. Und wir müssen darüber noch reden, denn es ist wirklich eine Ausnahmeproduktion. Sie hätte jetzt noch in Erfurt gezeigt werden sollen. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Zuvor aber hören wir einen Auszug, und zwar, das ist die kurze Lacharie des Drachen. Ja, und die heißt deshalb Lacharie, weil der Drache in dieser Szene Lancelot auslacht, denn Lancelot will ihn sozusagen Kraft seines Willens und mit bloßen Händen besiegen. Und wir hören in dieser folgenden Szene aus dem 8. Bild der Oper Alexander Puschniak als Drache, Matti Scholjomnotsch als Lancelot, also in der Titelpartie, und Emily Hinrichs ganz kurz als Elsa. Es spielt die Staatskapelle Weimar und die Leitung hatte bei diesem Mitschnitt Dominik Beikirch. Ich komme 2000 Jahre lang zum Küchen gegen hat einen Kilogramm gegessen. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, mein Mensch. Aber das weiß ich, für die Freiheit ist es nicht geschaffen. Steine kennt er, Steine so tief in sein Fleisch. Endlich lässt dich dieser Sekretär! Begründer, die menschliche Natur! Zum Beispiel was ich vor in dieser Kreatur! Ich mach's jetzt nur meine Befehle und... In den Schächten der Untergrund, in den Kellern, in der Kanalisation, läuft bereits die Polizeiaktion. Es scheint, dass die Ratten der Wind bei der Musik haben. Man wird sich dran gewöhnen müssen. Verkneif dir deinen Heldentod und wir teilen die Jungfrau. Okay? Könnte ich dich töten? Tausendmal. Ich werde dich ausstopfen lassen. Du wirst eine Goldgrube. Ein Ausschnitt aus der Oper Lancelot von Paul Dessau nach Heiner Müller und Jewgeni Schwarz. Und wenn man das so hört, die Stichworte gut mitbekommt, dann merkt man, warum ist diese Oper nicht längst im Repertoire. Da ist den beiden Häusern, Erfurt und Weimar, ein großer Wurf gelungen, diese Oper wieder ans Tageslicht zu befördern, diese Oper wieder zugänglich zu machen, weil sie eben gesellschaftliche Ereignisse, Konstellation reflektiert und da spielt Ost-West überhaupt keine Rolle. Das ist ein kosmisches Phänomen, was da beleuchtet wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund dafür, dass sie eben nicht im Repertoire verschiedener Häuser ist, also jedenfalls bislang auch der Tatsache geschuldet ist, dass dieses Werk allein 30 Solorollen verlangt, bis zu 9-stimmige Chorpartien und eine Orchesterbesetzung, die eigentlich jeden Graben sprengt. Die Frage an Sie, Hans-Georg Wegner und Guy Montavon. Das ist eine Koproduktion. Sie haben das sehr bewusst in Angriff genommen. Gemeinsam die beiden Häuser haben die Kräfte gebündelt. Ich kenne eine Menge Leute, die gesagt haben, Mist, in Weimar war alles ausverkauft. Wir haben es nicht mehr geschafft, die Vorstellung wahrzunehmen. Wir gehen nach Erfurt. So, jetzt haben wir Corona. Kann eine solche Ausnahmeproduktion verschoben werden? Und wenn ja, wie sehen die Pläne aus? Wann kommt Lancelot in Erfurt? So bitter es klingt, Frau Volksdorf, es kommt nach Erfurt nicht mehr. Das steht richtig fest. Das steht richtig fest, denn wir müssen Prioritäten setzen. Es ist nicht nur Lancelot, der ausgefallen ist in der Corona-Zeit, sondern es sind andere Premiere noch wie Figaro. Und da muss man Prioritäten setzen und sagen, was kann ich in absehbare Zeit auf die Bühne bringen, ohne eben den besagten Verlust zu optimieren. Und deshalb haben wir uns entschieden, gemeinsam mit dem Weimarer diesen schmerzlichen Schritt zu gehen, den Lancelot total abzusagen, was mich besonders schmerzt, denn ich glaube, in meiner ganzen Laufbahn habe ich kaum eine Musiktheaterproduktion, die so richtig und so gut war. Und die ganze Arbeit ist natürlich jetzt passé, aber es bleibt die Erinnerung, es bleibt die Anstrengung, es bleibt auch, ehrlich gesagt, das meine ich jetzt persönlich, die tiefe Freundschaft, die zu Weimar entstanden ist durch dieses Projekt. Und das sind die Sachen, die einfach in Erinnerung bleiben. Das ist ja auch nicht die erste Koproduktion. Sie haben ja schon die Meistersinger gemeinsam produziert. Hans-Georg Wegener, haben Sie eigentlich damals damit gerechnet, dass so eine DDR-Oper, ich sage das jetzt wirklich in Anführungszeichen, im 30. Jahr des Mauerfalls und der Friedlichen Revolution, Sie haben das damals ja ganz bewusst auch in 2019 gebracht, dass die so erfolgreich werden wird? Ja, das Verrückte ist, das, was Sie gerade sagten, es ist nicht wirklich eine Ostoper. Das war tatsächlich am Anfang der Produktion nicht abzusehen. Und zwar hatte ich eher ein kleines Fragezeichen im Hinterkopf, so faszinierend wie das Werk ist, ob es nicht doch sehr stark eine Oper ist, die sich mit Diktaturen auseinandersetzt. Und wir leben nun mal, auch wenn das einige Leute, die ungern Mundschutz tragen, behaupten, wir leben halt nicht in einer Diktatur. Und insofern waren wir alle sehr überrascht, dass die Botschaft dieser Oper vielmehr ist, wie reagieren Menschenmengen, wie reagiert das Volk auf bestimmte Gegebenheiten, die von oben kommen. Und das war das Aktuelle und das wird auch immer aktuell bleiben. Da gibt es die Verführbaren, da gibt es diejenigen, die mit Freiheit einfach nicht umgehen möchten, weil es unbequem ist, weil man sich selbst entscheiden muss, selbst dazu verhalten muss. Und das ist ganz hervorragend formuliert in diesem Stück. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so ein Riesenerfolg gewesen, weil die Leute nicht nur in einer nostalgischen Art zurückgeblickt haben, sondern weil sie gemerkt haben, die Fragen, die dort angesprochen werden, sind immer noch gültig und die sind nicht vorbei. Und diese Überraschung war, glaube ich, das Faszinierende an den Abenden, die wir leider nur in Weimar hatten und immerhin. Und wir haben sie immerhin mitgeschnitten. Meines Erachtens spielt dieser Mitschnitt sogar noch bei MDR Kultur auf der Webseite. Stefan? Ja, wir hatten jetzt gerade nochmal Hans-Georg Wegener über diese phänomenale Lancelot-Produktion gehört. Wir haben es zugespielt. Wir gehen jetzt nochmal an Guy Montavons Opernhaus in Erfurt. Und da haben wir kein Zuspiel, sondern einen livehaftigen Beitrag. Wir setzen Wagner gegen Dessau. Das geht im Opernfluss. Ja. Einsam in trüben Tagen aus dem Lohengrin mit Margarete Fredheim und Ralf Neubert. Ich Einsam in trüben Tagen aus Wagners Lohengrin, die Arie der Elsa, fast eine Traumerzählung, Verteidigung ihrer Situation. Wir wissen, wie das weitergeht. Gesungen hier in der Oper Chemnitz von Margarete Friedheim, am Flügel Ralf Neubert. Das Ganze in einer Art Operngala aus dem Theater Chemnitz. Unter dem Blickwinkel, ja, wie verhalten sich die mitteldeutschen Theater in dieser Corona-Krise? Was geht nicht? Wie kommt man mit der Situation zurecht? Wie kommt man in der Situation aus? Deutschlandfunk Kultur und MDR Kultur, MDR Klassik haben sich zu diesem Projekt mit dem Opernhaus Chemnitz zusammengetan. Und wir wechseln jetzt, ja, wir bleiben eigentlich in Thüringen, denn das war ja Thüringen. Und wir haben jetzt gleich drei Herren neben uns stehen, Bettina. Genau, Ansgar Haag begrüße ich ganz herzlich, Intendant des Staatstheaters Meiningen. Und mitgebracht hat er Philipp Bach, das ist der Generalmusikdirektor der Meininger Hofkapelle. Und mittendrin Kai Kunze, Generalintendant, künstlerischer Geschäftsführer und Operndirektor am Theater Altenburg und Gera. Ja, wir haben das ja vorhin schon von Guy Montavon und Hans-Georg Wegner so ein Stück weit gehört. Der reguläre Spielbetrieb, der darf in Thüringen bis zum 31.08. nicht wieder aufgenommen werden. Für die Zeit danach rechnet man mit einer schritthaften Normalisierung und der Probenbetrieb, der ist möglich, wenn man denn die Sicherheitsvorschriften einhält, so der aktuelle Stand aus der Thüringer Staatskanzlei. Deshalb lassen Sie mich mal ganz global fragen, meine Herren, was wird denn wie, wo bei Ihnen an den Häusern geprobt? Fangen wir an, Ansgar Haag. Na, derzeit proben wir im Schauspiel die Kassette von Sternheim und haben dort schon alle Regeln auf Distanz gemacht. Das ist eine Komödie, dort kann man dann theoretisch eine Beischlafszene mit 3 Meter Abstand spielen und die Leute lachen vielleicht. Aber im Musiktheater, wo wir die Eröffnung planen, da sieht es natürlich sehr viel schwieriger aus. Wir wollen mit Holländer eröffnen, die Produktion ist bis zur Hauptprobe schon fertig und dann war Corona und jetzt liegt sie und wartet und könnte die Spielzeiteröffnung werden. Und da ist eben das Problem, darf Orchester in Orchestergraben, darf der Chor singen? Die Begrenzungen im Zuschauerraum, die allgemein diskutiert werden, die würden wir natürlich erfüllen, aber die ersten Sachen, Wagner ist Wagner. Und wie sieht's aus im Musikbetrieb, Philipp Bach? Proben Sie fleißig? Haben Sie Alternativprojekte? Wagner in kleiner Besetzung? Wir haben natürlich für Herbst verschiedene Pläne, also je nachdem, was man darf, Musik in kleinen Gruppen. Momentan spielen die Musiker freiwillig Kammermusik zusammen, weil man muss sagen, 2-3 Wochen war das ja vielleicht lustig, aber danach, ja, alle Musiker sind richtig hungrig, wieder gemeinsam zu musizieren. Das fühlt man, man wird immer angesprochen, wann können wir endlich, können wir nicht hier was Kleines? Ja, es wird sicher sehr schön dann, ja, wenn man wieder kann, weil alle brennen, ja, darauf. Sie haben gesagt, Philipp Bach, alle Musiker sind hungrig. Bei manchen Musikern habe ich die Reflexion bekommen, die sind auch ein bisschen depressiv. Natürlich, also weil es Musik macht man zusammen. Alleine üben ist auch gut, aber man will miteinander musizieren. Kai Kunze, an Ihren Häusern ist ja unter anderem auch das Thüringer Staatsballett beheimatet. Das ist die größte Company des Freistaates mit 22 Tänzerinnen. Anfang März gab es ja noch die Premiere des zeitgenössischen Dreiteilers Impulse. Es war auch ein Gastspiel samt Uraufführung aus China geplant in der Ballettsparte, also alles weg. Inzwischen, habe ich mir sagen lassen, wurden Duschen und Ballettstangen personalisiert, damit die Tänzerinnen wieder im Theater probieren können. Silvana Schröder hat das heute Morgen bei MDR Klassik sehr schön erzählt. Was genau haben Sie in Ihrem Haus ermöglichen können in Sachen Probenbetrieb? Wenn wir beim Ballett bleiben, das sind ja nicht nur die 22 Tänzerinnen und Tänzer, sondern auch noch das Erlebenprogramm, sind 34. Und wir haben mit dieser großen Kompanie natürlich große logistische Herausforderungen gehabt. Wir haben sie verteilt. Die sind einige Proben auf der Bühne, einige parallel im Ballettsaal und dann noch im Probesaal. Und dieses Rotationssystem, was wir da ermöglicht haben, hilft jetzt den Tänzern überhaupt wieder ihre Arbeitsfähigkeit zu erlangen. Denn das darf man nicht vergessen. Tanzen, wie so vieles am Theater, ist ja Hochleistungssport. Und wenn man da 2 Monate raus ist, ist man auch ganz schnell eigentlich in der Berufsunfähigkeit. Das dauert wirklich eine ganze Zeit, bis die Muskulatur wieder aufgebaut ist. Und da geht es jetzt in erster Linie vor allem darum, unseren Tänzerinnen und Tänzern überhaupt wieder zu ermöglichen, dann wieder auch ihre künstlerischen Fertigkeiten zu zeigen. Mhm. Wir haben aber parallel auch angefangen in allen Sparten. Also mit dem Chor proben wir bereits, mit dem Schauspiel proben wir bereits, Musiktheater probt auch, Orchester geht jetzt dann nächste Woche los. Wir haben ja von MDR Kultur, MDR Klassik rumgefragt bei den Kultusministern der Länder, also auch bei Benjamin Emanuel Hoff, dem Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten. Und wir wollten vor allem wissen, ob denn die Theaterinfrastruktur angesichts der derzeitigen Lage gesichert sei. Benjamin Emanuel Hoff hat das bejaht. Ich habe ihn aber auch noch etwas anderes gefragt und darauf kommen wir jetzt gleich noch mit Ihnen zu sprechen. Es geht nämlich um die Planung an Häusern wie Ihren, denn ich habe mir erzählen lassen, da gibt es inzwischen Doppelplanung, Dreifachplanung etc. pp. Die Frage also an den Minister war, ob es denn auch seitens des Landes Thüringen so etwas wie einen Notfallplan für die Theater gibt, falls denn eine zweite oder dritte Corona-Welle kommen sollte. Und Minister Hoff meint? Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass es eine zweite, auch eine dritte Welle der Pandemie geben wird. Aber wir lernen mit jedem Tag neu hinzu und wir entwickeln Lösungen und wir setzen wissenschaftliche Erkenntnisse um. Und wenn wir den Tourismus wieder möglich machen, wenn wir nach der Sommerpause es ermöglichen wollen, dass Kinder wieder im Regelbetrieb in den Kindertageseinrichtungen und in der Schule sein können, dann wünsche ich mir auch, dass wir mit der nächsten Spielzeit auch in den Theatern wieder zu Aufführungen, Konzerten kommen. Das wird wahrscheinlich Umbaumaßnahmen in den Häusern erfordern. Das wird vielleicht die eine oder andere Atmosphäre von Theater- und Konzertvorstellungen sein. Aber genau daran müssen wir mit Lösungen, mit den Intendantinnen und Intendanten, übrigens auch mit den Betriebsräten arbeiten. Und auf diese Diskussion freue ich mich und wir sind ja bereits Teil dieser Debatte. Benjamin Emanuel Hoff war das. Er ist mit Ihnen im Gespräch, mit den Intendanten, mit den Theater, Opern machen. Ansgar Haag, an Sie noch mal eine Frage. Das Meininger Theater lebt vom Tourismus. Wenn sowas abreißt, kann man sowas irgendwo wieder dann installieren oder dauert das immens lang, bis die Busse aus, was weiß ich, welchen Regionen kommen? Meine ganze Planung zielt darauf hin, dass, ich fasse es mal zusammen, die Abonnements, die Reiseunternehmung, Termine bleiben. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, was wir in dem Herbst spielen werden. Aber die im Jahresheft veröffentlichten Termine sind sakrosankt. Und wir versuchen, das zu halten, dass für den Fall, dass ganz wenig stattfindet, die Abonnements nicht gekündigt werden müssen und dann bekommt der eine oder andere Geld zurück, aber das Jahr später und irgendwann, wenn es wieder gut ist, wird das ganze Publikum wieder da sein, denn dieses sogenannte Stammpublikum ist für uns eigentlich existenznotwendig für diese Art von Anreise, Tourismustheater. Und deswegen haben wir auch, was Herr Hoff gerade gesagt hat, wir haben gerade eine Sanierung vorgezogen, die wir nie machen konnten, weil man während dem Betrieb nicht das undichte Dach ändert. Und jetzt bauen wir eine neue Klimaanlage, weil man ja das fremde Wort Aerosole hat. Und der dritte Rang darf gar nicht besucht werden bei unserer nicht vorhandenen Klimaanlage. Jetzt wird ganz schnell eine Klimaanlage eingebaut, dass man die Entlüftungen auch in Meiningen gewährleisten kann und das hilft natürlich beim Wiederaufmachen des Hauses. Mal jenseits jeglicher Umbauarbeiten, die nötig sein werden oder auch nicht, Minister Hoff hat das zumindest angedeutet. Kai Kunze, wie haben Sie geplant? Es gibt bei Ihnen nicht nur eine Doppelplanung, es gibt eine Dreifachplanung und das erfordert eine immense organisatorische Arbeit und ein Vordenken im Vorfeld, oder? Ja, also wir hatten ja einen Spielplan fertig. Wir hatten ein Spielplanheft bis zur Druckfreigabe fertig. Das haben wir stoppen können, haben es ein bisschen immer wieder versucht anzupassen, weil kein Mensch zu Beginn des Shutdowns ja eine Vorstellung hatte, wie lange das eigentlich gehen kann. Dann wurde irgendwann klar, dass bis Ende dieser Spielzeit nicht mehr geprobt werden kann. Haben wir einen neuen Spielplan gemacht, der davon ausgeht, dass wir ab September wieder spielfähig sind. Aber wir haben auch, das war dann Plan B und wir nennen das Plan C, C wie Corona, einen Spielplan gemacht, der dann greifen würde, wenn die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen auch im September und nach September noch Bestand hätten. Und das ist uns jetzt, glaube ich, gut gelungen, dass wir zu jeder Vorstellung, die im Plan B untersetzt ist, eine Alternative in Plan C haben. Das ist vor allem dadurch möglich geworden, dass wir sehr viel in der C-Variante selbst aus dem Haus machen. Also die Regisseure, die wir am Haus haben, also mit wenig Gastkünstlern arbeiten, weil man in so einer unverlässlichen Situation halt schwer Gastverträge machen können. Wir haben aber allen Gastkünstlern, die unter B, Plan B sozusagen Verträge haben, garantiert, dass diese Stücke irgendwann zum Tragen kommen und auch noch andere Stücke angeboten Parallel dazu haben wir ja jetzt auch, nachdem Sie haben vorhin zitiert, dass bis zum 31. August in Thüringen nicht gespielt werden darf. In der zweiten Corona-Verordnung vom Ministerium ist das ja etwas spezifiziert worden, dass innerhalb der Häuser nicht gespielt werden darf. Mhm. Was ja impliziert, dass außerhalb der Häuser schon was möglich ist. Guy Montavon, nehme ich an, wird über die Turmstufen schon gesprochen haben. Und wir haben nun auch angefangen. Wir hatten eigentlich auch große Projekte Open Air vor. Die ließen sich jetzt nicht mehr realisieren. Aber wir haben jetzt angefangen, noch 30 Vorstellungen Open Air bis zum Ende der Spielzeit zu planen, die ab 12. Juni dann zu sehen sein werden. Kai Kunze, Ansgar Haag und Philippe Bach, ganz herzlichen Dank, dass Sie aus Meiningen und aus Altenburg-Gera angereist sind. Die musikalischen Beiträge aus Ihren Häusern, die kommen noch. Zuvor aber erwarten wir vom Theater Nordhausen Tenor Kyung Hang Seo und Studienleiter bzw. den zweiten Kapellmeister Felix Achtner. Die beiden werden uns mit einer Arie aus Donizettis L'Elisir d'Amore, der Liebestrank, erfreuen. Und zuvor darf ich noch darauf hinweisen, dass Intendant Daniel Kleiner von Nordhausen vor genau 2 Tagen verkünden konnte, dass das Projekt TN Los Sommernächte 2020 Open Air im Schloss Heringen vom Ensemble des Theater Nordhausen realisiert werden kann. Und nun Donizetti. Thank you. Ja, Nemorino wird sich klar, dass Aldina ihn trotz allem liebt. Auslieferung des Werbescheins und Vereinigung, das war ein Stück aus dem Liebestrank von Gaetano Donizetti, gesungen von Kyung Ham Seo, Südkoreaner, der in Berlin studiert hat und seit 1718 in Nordhausen ist, in Nordhausen engagiert ist und heute hier in Chemnitz auf der Opernbühne singt. An No hat ihn am Klavier begleitet und wir wechseln jetzt vollkommen in ein anderes Fach. Genau, hier bei dieser Radio Gala live aus der Oper Chemnitz angeschlossen sind Deutschlandfunk Kultur, MDR Klassik und MDR Kultur. Und jetzt folgt ein Beitrag aus dem Staatstheater Meiningen mit der Briefarie aus der Lustspieloperette Märchen im Grand Hotel von Paul Abraham. Und ich sehe schon auf der Bühne hier im Chemnitzer Opernhaus Mezzosopran Carolina Krogius und den ersten Kapellmeister am Flügel Hari Shankar. Die Wolle so pompös der Zaun. Caroline Krogius als spanische Infantin im Grand Hotel abgestiegen, Märchen singend faktisch, begleitet von Hani Shankar am Klavier hier im Opernhaus Chemnitz. Und wir werden gleich wieder einen Wechsel vollziehen von 1:2, ein Duett, und werden sehen, es geht um den gleichen Gegenstand, ja. Es geht aber musikalisch ganz anders zu. Ein Beitrag Altenburg-Gera, das Finale Eugen Onegin mit Anne Preuß und Alejandro Lararga-Scheske, begleitet von Juri Ilinov, am Schluss des Onegin. Onegin und Tatjana, faktisch die Schlussaussprache. Es könnte alles ganz anders laufen, aber Tatjana bleibt bei ihrer Entscheidung. Ruf dein Neues. Das Finale, Duett aus Eugen Onegin von Peter Ilitsch Tschaikowski. Ja, im Februar hat die Neuinszenierung des Onegin in Gera Premiere gefeiert. Inszeniert hat Intendant Kai Kunze, wir haben ihn vorhin gerade gehört. Und das hier waren Anne Preuß und Bariton Alejandro Lararga Schleske, der sich übrigens zum Gesangsstudium in seiner Heimatstadt Veracruz angemeldet hat damals. Und mir erzählte, er war zunächst mal ganz ernüchtert, weil er dachte, er wäre ein Tenor. Wir haben hier einen Bariton gehört und nun begrüße ich sehr herzlich Ingolf Huhn vom Eduard von Winterstein Theater in Annaberg-Buchholz, Roland May vom Theater Plauen-Zwickau und Ralf-Peter Schulze vom Theater Freiberg-Döbeln. Ja, meine Herren, Sachsen war ja fix. Berichtigen Sie mich bitte, aber dort gelten Lockerungen für Kultur, Tourismus und Gastronomie bereits ab dem 18. Mai. Waren Sie als Theatermacher nach diesem wochenlangen Lockdown davon eigentlich nur überrascht oder ja, überrascht und handlungsunfähig? Also bei uns eigentlich nicht überrascht, weil wir hatten uns immer noch gedacht, also bei den vielen Veränderungen, die es ja über die Wochen gab, wird es immer da auch noch vielleicht eine Möglichkeit geben. Also wir haben gesagt, wir werden der Empfehlung von der Kulturministerin so nicht folgen, ne? Also die Theater zu schließen, haben also noch im Grunde genommen darauf gehofft, nach dem 31. Mai spielen zu können und sind jetzt so in der Lage, quasi unseren Plan, der jetzt sehr auf digital umgestellt war, einige Aufführungen auch analog, also wir haben wie viele Theater auch im Seniorenheim und Altersheim gespielt. Wir haben einen Lastkraftwagen ertüchtigt, sind durch die Wohngebiete damit gefahren. Und so waren wir aber jetzt in der Lage, noch schnell wieder umzudisponieren und planen jetzt eben einen großen Aufschlag im Parktheater in Plauen. Haben Genehmigung für 400 Besucher bekommen. Es wird noch eine große Sommergala geben, also groß wie sie sein kann. 50 Meter Plexiglaswände sind geordert, sodass wir also da auch die Abstände für die Musiker entsprechend einrichten können. Wir haben ein Drive-In-Konzert noch geplant in Zwickau mit einem privaten Anbieter. Das wird auch ganz spannend. Mit 400 Autos ist das geplant. Und wir haben noch eine kleine Spielstätte in Plauen, das Malzhaus. Da hätten wir jetzt im Sommer normalerweise Kindertheater gespielt. Der Ort war angemietet. Wir haben gesagt, wir machen was und haben also jetzt noch zwei kleine Schauspielaufführungen geplant, also mit mehreren Aufführungen. Also insofern sind wir jetzt noch unter dem Sommer handlungsfähig. Die Proben haben begonnen, alle sind dabei, alle freuen sich. Man sieht es ja auch hier, die Zuhörer können es ja nicht sehen, aber die Künstler, die hier auftreten, haben sich fein gemacht. Sie sind ja gar nicht so zu sehen, aber das ist das, was wir auch beobachten. Alle sind begierig zu spielen, alle wollen an den Start und das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Roland May, ich bin begeistert. Ein Füllhorn an Ideen. Stefan. Ja, Ingolf Huhn und Ralf-Peter Schulze, wir haben jetzt gerade über die ja Anweisungen, Vorgaben und so weiter gesprochen. Wie ist eigentlich die Kommunikation? Wie bringen Sie sich dann eben auch ein, die Behörden oder die Ministerien zu fragen oder werden Sie gefragt? Ist das ein Automatismus? Ist Kommunikation im Alltag bei Ihnen so ausgeprägt, dass er auch in der Krise besonders gut funktioniert? Nein, wir waren ja damit befasst, sämtliche Vorlagen, die sich mit den Gesundheitskonzepten beschäftigten, zu untersuchen, haben uns ganz lange Zeit damit beschäftigt. Da gab es ja verschiedenste Varianten von verschiedensten Einrichtungen, von den Gewerkschaften, von der DOV, von Gesundheitskommissionen, dann von der Charité, von einer Münchner Militäruniversität. Und alle haben sich befasst, wir haben das studiert und waren eigentlich, nochmal zu der vorigen Frage, tatsächlich überrascht, dass es jetzt losging bei all diesen Schwierigkeiten, aber wir waren bereit. Mhm. Und wir haben gedacht, sollen sie denn so schwierig sein, wie sie auch immer kommen? Wir haben kommuniziert mit dem Gesundheitsamt einerseits, mit dem Bühnenverein auf der anderen Seite. Die Intendanten haben rege miteinander telefoniert und haben ihre Fassungslosigkeit kommuniziert. Und letztlich ist es uns gelungen, dann ein Programm zu erstellen, was uns auch Open Air spielen lässt. Das ist nicht unser Problem gewesen, weil, was Herr May sagt, die Sehnsucht ist überall vorhanden. Alle wollen vors Publikum. Also insofern war dieser 18. Mai keine Überraschung, sondern in aller Sinnsuche eine meines Erachtens folgerichtige, aber schwierige, überraschende, aber zu bewältigende Situation. Ingolf Huhn, bei Ihnen ist es ja ganz anders, denn Ihr Ensemble, das Westerzgebirgische Theater und die Orchester und das Ensemble natürlich, die sind ja jetzt schon in der Sommerpause, denn Sie spielen traditionell in den Sommermonaten auf diversen Spielstätten. Sind Sie denn jetzt schon in Urlaubsstimmung? Naja, und Intendant ist ja neben Urlaub. Und wir waren im Übrigen nicht überrascht, weil nochmal diese Frage aufzunehmen, weil es ist ja nichts passiert. Es ist ja nur nicht mehr verboten worden, das Theater spielen, aber die Bedingungen dazu waren ja so, dass man zunächst erstmal gar nicht spielen konnte. Weil Theater hat mit Abstand nichts zu tun. So wie ich Abstand auf der Bühne halten muss, passiert kein Theater. Im Zuschauerraum kann ich Verschiedenes machen, aber auf der Bühne geht das gar nicht. Das war aber gar nicht unser Thema. Wir gucken mit großen Augen auf unsere Freilichtsaison. Deswegen ist unser Urlaub jedes Jahr so früh, von Mitte Mai bis Mitte Juni. Wir hätten 21. Juni angefangen mit der Freilichtsaison. Wir haben die nie abgesagt. Wir waren eines der ganz wenigen Theater, was den Freilichtsaison nicht abgesagt hat, sondern wir haben gesagt, wir warten mal, was passiert. Das bestätigt sich jetzt, die Vorschriften ändern sich alle 2 Tage und wir gucken mit großen Augen, was passiert. Wir machen Hygienekonzepte und dann machen wir vielleicht wieder ein neues und noch eins. Wir wissen im Moment nur, dass wir den Beginn der Saison verschieben. Das hat aber damit zu tun, dass ich das Schulklassenpublikum nicht habe am Anfang. Wir haben sehr auf diese späten Ferienbeginn gesetzt und sehr uns auf Schulklassen eingerichtet. Seit Jahren warten wir, dass die Schulferien in Sachsen spät beginnen und dass wir noch was haben davon, wenn die sich langweilen am Ende des Schuljahres. Und nun ist das nicht mehr so, die langweilen sich nicht, die machen Mathe und Physik und gehen deswegen nicht in die Theater, das ist ja verboten. Deswegen fangen wir später an. Wir wollen von den 11 Wochen, die wir haben, noch 7 Wochen spielen und von den 60 geplanten Vorstellungen noch 40. Auch eine der Neuproduktionen noch machen. Und wir haben heute Nachmittag die ersten beiden Konzerte wieder gespielt. Ingolf Huhn, gut, dass Sie das so sagen. Hygienekonzepte erstellen, eigene Konzepte erstellen. Wir haben ja auch in der Orchesterszene viele Institutionen, die das in Auftrag gegeben haben, um eben einiges zu berichtigen, was vielleicht von der staatlichen, von den Leitstellen eben ja nicht so ganz richtig vorgegeben wurde oder zu hinterfragen wäre. Welche Rolle nehmen Sie da ein oder wie geht das bei Ihnen? Also das, was da uns vorgegeben worden ist, auch von den Unfallkassen und Berufsverbänden, nützt uns gar nichts. Die sind immer noch, also wenn ich nicht mehr 12 Meter für die Bläser habe, sondern nur noch 3, nützt mir das in einem Orchestergraben, der mini ist und wo ich meine 35 Musiker reinquetschen kann, auch nichts. Auf der Freilichtbühne haben wir das Vergnügen, dass wir davon nicht abhängig sind. Das Orchester spielt dort nicht. Wir machen im Normalfall eine Sommerkonzerttournee parallel zur Freilichtbühnensaison. Und die ist jetzt abgesagt, gar nicht von uns, sondern von den ganzen Veranstaltern, die nicht mehr haben wollten und gesagt haben, dann machen wir es halt nicht. Und wir haben jetzt angefangen, das zu ersetzen mit so kleinen Konzepten. Wir machen unsere eigenen Konzepte. Auf der Freilichtbühne kann ich das auch noch ein bisschen auseinanderzerren, die Inszenierung. Wir haben eine sehr große, sehr weitläufige Freilichtbühne. Natürlich hat man Skrupel, da zu spielen, aber das sind ja Notprogramme und die Not ist riesig. Die Leute fragen uns, wann spielt ihr wieder für die haben ja nichts. Es ist ein Satz von aus der Zeit nach dem Krieg. Die haben ja nichts. Aber so ist es jetzt. Sie haben keine Unterhaltung. Es ist, wer nicht in Urlaub fährt, muss irgendwas hier in der Nähe haben. Für die Kinder ist es grauenvoll, wenn in den Ferien nichts passiert. Deswegen spielen wir unter großen Schmerzen, aber wir spielen. Also ich habe das übrigens immer für eine gute Idee gehalten, dass die Theater in der Sommerpause spielen und habe schon ein paar Mal Intendanten gefragt, Leute, warum macht ihr denn nicht lieber eher zu und bietet dafür für die Kinder was an, die im Sommer ja auch eine Unterhaltung oder zumindest eine Beschäftigung brauchen. Aber wir gehen mal einen Schritt weiter. Die sächsische Ministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch, die hat uns gestern erzählt, weil wir natürlich gefragt haben, sieht auch sie die Theaterstruktur, die Infrastruktur in Sachsen in dieser komplizierten Zeit? Sie sprachen, wir haben ja nichts, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an. Und es ist ja für nicht wenige wirklich eine ganz komplexe Situation, wo Steuereinnahmen fehlen. Sie hat also gesagt, nein, sie setzt auf Zuversicht in der Krise und auf das Miteinander von Freistaatkreisen und Kommunen. Was wir sie noch gefragt haben, ob bzw. welches Kreativpotenzial diese ja sehr komplexe Situation für sie eventuell in sich birgt. Wenn wir von Kreativpotenzial sprechen, wird eigentlich die Dramatik, die in dieser Krise liegt, vielleicht ein Stück überspielt. Und wenn wir uns die Krise anschauen, dann sind Existenzen bedroht, dann würde ich das einfach auch nicht kleinreden wollen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir alle sehnen uns danach, dass es wieder so wird wie davor, dass wir einfach wieder Kultur erleben können mit einem vollbesetzten Haus, mit Publikum, mit Künstlern auf der Bühne. Und ich denke zu gern noch an die Gurre-Lieder, wo 300 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne standen. Das ist momentan einfach ja noch in weiter Ferne. Deswegen, ich sage, es ist gut, dass in der Zwischenzeit natürlich neue Ideen entstanden und dass auch ein Kulturerlebnis durchaus machbar ist, aber es ist eben nicht das, was wir alle natürlich gern wieder wollen. Aber auf dem Weg befinden wir uns. Wir können jetzt zunächst ja die Museen öffnen, wir können jetzt auch wieder Veranstaltungen in kleinerem Format durchführen. Wir sind auf einem Weg, wo wir uns alle wünschen, dass es noch mehr Lockerungen gibt. Und für mich ist immer das Glas halb voll und nicht halb leer. Und ich glaube, genauso positiv sollten wir einfach für unsere Kultur das jetzt im Blick nehmen. Das war die Kultusministerin Barbara Klepsch. Jetzt frage ich die drei Herren Ingolf Huhn, Roland Mai, Ralf-Peter Schulze, ganz kurze Antwort bitte. Wie ist das mit dem Kreativpotenzial? Das ist das irgendwie so ein Slogan, der geht hier rein, da raus, oder ist das irgendwie? Man hat es jetzt gemerkt, das ist ja auch eine schöne Entwicklung, dass quasi wir uns viel mit digitalen Fragen beschäftigen, aber doch Theater eine Live-Angelegenheit ist. Ne? Da hat man über die Jahre im Grunde genommen auch von einer Ablösung geredet. Es wird nicht mehr so wichtig sein, analog zu spielen. Also ich halte das für eminent wichtig. Deswegen haben wir uns jetzt wirklich aufgestellt mit mehreren Plänen, auch für die kommende Spielzeit. Im Schauspiel war es ja noch am unkompliziertesten. Da sind also alle Stücke, die wir planen, überprüft worden von den Regisseuren, ob es auch, sage ich mal, mit Abstandsregeln geht. Die haben uns das so bestätigt, wir haben das mitfantasiert und hoffen auch sehr darauf. Klar, die Herausforderungen sind die großen Körper, ne? Also die Kollektive. Orchester und Chor. Ralf-Peter Schulze? Ja, ich möchte es in einen Satz bringen. Seid umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Das ist ein sinntragender Satz für Theater, für Musik schlechthin. Seid umschlungen geht's nicht, geht im Moment gerade nicht. Und der Kuss geht auch im Moment ganz schwer. Und trotzdem sind wir in allen kreativen Bereichen, Schauspiel, Musik, Theater, Chor, Direktoren, wir sitzen in den Sparten und überlegen, wie kann man die sinnvolle Theaterarbeit, die nichts mit Sterilität, sondern ausschließlich mit Nähe und Leidenschaft zu tun hat, verbinden mit einem Spielplan, den wir im September in der nächsten Spielzeit beginnen werden. Und das wollen wir auch. Und zwar so, dass die Einschränkungen, die wir haben, dem Publikum nicht vermittelt werden. Die dürfen nicht das Gefühl haben, sie kommen in einen sterilen Raum, in einen Vorbereitungsraum eines Krankenhauses, sondern die kommen in ein sinnliches Unternehmen, egal wie viele da unten sitzen werden. Wir wollen, dass die sagen, mein Gott, das war ein beeindruckender Abend, den wollen wir wieder erleben. Und hier hoffen wir ganz stark auf die Verbindung und auf die Geduld des Publikums, dass der September erreicht wird und wir dann in diesem Spielbetrieb beginnen können. Katastrophenprogramme kreativ zu nennen, ist ein bisschen euphemistisch. Das machen wir nicht. Wir haben für den Normalbetrieb haben wir daraus mitgenommen, dass bei allen, die auf der Bühne sind und neben der Bühne so eine Sehnsucht ist, das haben die nicht immer sonst, wenn wir normal spielen, sondern die sagen, wir wollen unbedingt. Was wir dazu gekriegt haben, ist ein Beifang. Wir haben, nachdem wir schließen mussten, sofort mit einem sehr großen Internetprogramm angefangen. Couch Viewing heißt das. Jeden Tag 3 neue Beiträge. Kein Theater. Theater hat mit Video nichts zu tun, sondern Zusatzsachen, Sachen, die so ringsrum laufen. Das haben wir dazu gewonnen. Ja, und das empfinde ich vielmehr als Katastrophe, denn die Kreativität, die hier provoziert wird, die hat ja nichts mit Katastrophe zu tun, sondern als Herausforderung sollte man sie bezeichnen. An der Stelle machen wir bitte einen Schlusspunkt. Dankeschön, Ingolf Huhn vom Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz, Roland May vom Theater Plauen-Zwickau und Ralf-Peter Schulze von Freiberg Döbeln, dass Sie alle hierher gekommen sind nach Chemnitz. Vielen Dank. Und wir hören jetzt den nächsten musikalischen Beitrag und der kommt erstmal aus Görlitz-Zittau aus dem Theater. Zu Gast hier im Opernhaus in Chemnitz sind Patricia Bensch und Dan Ratio, der stammt von der Oper Chemnitz. Und wir hören abscheulicher die Arie des Fidelio. Thank you. Der Beitrag des Gerhard Hauptmann Theaters Görlitz, ja, abscheulicher, wo eilst du hin, aus dem Fidelio von Ludwig van Beethoven, gesungen von Patricia Bentsch. Und am Klavier war wieder dann Ratio. Und wir wechseln jetzt wieder in unserer Operngala, Opernstammtisch und unserer Sendung Deutschlandfunk Kultur und MDR Kultur, MDR Klassik, live aus dem Foyer und aus der und von der Hauptbühne des Theaters oder der Oper hier in Chemnitz. Wir hören einen Ausschnitt aus, ja, einer Produktion Annaberg Buchholz, Die Hochzeit des Jobs. Komische Oper von Josef Haas. Zwei Personen, der Apotheker und der Student, László Varga und Jason Nanda Tomori, begleitet von Friedrich Winter am Flügel. Ja, wir lernen eine etwas aus der Zeit gefallene Oper kennen in diesen Ausschnitten und werden überrascht sein. Schuldiges Leben, was hilft aber Einsicht dem späten Verstande? Ich hab nur die Wahl zwischen Schuld oder Schande. Liebe wohl, du leuchtender Traum vom Leben. Ich hatte das Spiel und hab es vergeben. Ich habe ein lustiges Leben verbracht, die Nächte mit Becher und Würfel durchwacht. Mit Freund und mit Feind skandaliert und gerauft in Botschaft und Hände, um mich nicht verkauft. So fehlt mir zur Tollheit gewiss nicht der Mut. Mach ich mit Wahrheit mein Unrecht wieder gut. Wohlan, ich verzichte auf Wohlstand und Glück und zahle damit meine Schulden zurück. Brav alter Tischlermeister, ich zahl's euch aus. Ich unterschreibe, wenn ich 20 Taler Vorschuss bekomme. Alle Wünsche. seid der erste Mensch, vor dem ich kniee, und ihr allein habt mich dahin gebracht. Ich fühle es, ihr seid der gute Engel, der auch aus mir einen besseren Menschen macht. Mein Leben war ein Leben ohne Liebe, das wird an eurer Seite anders sein. Ich werd euch willig alle Opfer bringen, jedoch auch alles tun, euch zu erringen. Ich liebe euch, Katharina. Eine echte Ausgrabung, so wie, dann, wie man das von Ingolf Huhn am Eduard von Winterstein Theater in Annaberg-Buchholz gewohnt ist. Das waren zwei Auszüge aus Josef Haas, Die Hochzeit des Jobs. Ja, und wir haben gehört, Laszlo Varga und Jason Nando Tomori am Flügel Friedrich Winter. Nach dieser Rarität nun zu einer der berühmtesten Arien von Giuseppe Verdi, Celeste Aida. Ich muss nicht sagen, aus welcher Oper das stammt. Das ist der Beitrag des Theaters Blau in Zwickau und wir hören Wong Yung Lee sowie Catherine Bollett am Klavier. Se quel venier io fossi, se il mio sogno si avverasse, un esercito di proni da me guidato, e la vittoria, e il plauso diventi tutta. Cinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Coraggio di luce. splendor. Il tuo bel cielo vorrei ridarti, le dolci brezze del patrio suol. Un regal servo sul crin posardi. Und Catherine Bollett waren das mit Celeste Aida aus Giuseppe Verdis Oper Aida. Und ich muss sagen, wenn man das so hört, ich bin immer wieder begeistert. Gerade das Theater Plauen Zwickau hat ein sehr junges Ensemble und kann eine solche Oper, die muss man ja erstmal besetzen können, weitestgehend aus den eigenen Reihen besetzen. Sie sind zu Gast im Opernhaus Chemnitz. Wir übertragen von hier live die Radiogala, eine Gemeinschaftsveranstaltung des Opernhauses Chemnitz mit Deutschlandfunk Kultur, MDR Kultur und MDR Klassik. Stefan. Kein Beifall auf der Bühne, weil niemand in den Zuschauerhäusern sitzt. Neben uns steht jetzt Patrick Wurzel, der dieses ganze Projekt jetzt, oder mit dem wir das, so muss man sagen, mit dem wir dieses Projekt auf den Weg gebracht hat und der die ganze Organisation in den Händen hatte. Patrick Wurzel, der Betriebsdirektor des Hauses und der Direktor für künstlerische Planung. Herr Wurzel, ich erinnere mich noch, wir hatten uns vorhin schon mal hier in der Diskussion erwähnt, in Mainz getroffen, bei der ausgefallenen Nono-Premiere und haben da mal drüber gesprochen, was jetzt auf die Opernhäuser zukommen könnte und so weiter und so fort. Das war noch ganz taghaft, dass da irgendwo diese Fundamentalität dieses ganzen Vorgangs, dieser Pandemiekrise war noch gar nicht abzusehen. Und dann haben wir immer mal telefoniert. Wie schnell ging es, die Bereitschaft der mitteldeutschen Häuser an dieser Gala, an dieser Revue teilzunehmen, zu bekommen? Keine 48 Stunden. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer aus diesem wunderschönen Opernhaus. Wir haben 19 Theater, über 70 Mitwirkende heute mit allen Diskutanten. Und zwar eine 48-Stunden-Arbeit meiner Mitarbeiterin, Frau Birgit Raselein im KBB und von mir. Wir haben jetzt ungefähr 20 Tage organisiert und es läuft hervorragend für unsere Seite. Vor allem hervorragend, weil Sängerinnen und Sänger aus allen mitteldeutschen Häusern bei uns auftreten. Sie glauben nicht, dass die Stimmung so unglaublich gut auf und hinter der Bühne trotz der Corona-Situation ist, weil wir einfach wieder miteinander auftreten. Sie müssen sich das Ganze als ein großes Familientreffen unter Abständen festhalten. Sie müssen glauben und können glauben. Es macht uns so viel Spaß, das zu organisieren, zu gestalten, mitzuwirken. Und ich glaube unglaublich, dass es den Sängern auch ein Zeichen in dieser Zeit ist, nämlich wieder singen, auftreten zu können. Frau Mia Lichtenstein zum Beispiel hat keine 20 Sekunden gebraucht, um einen privaten Termin heute am Pfingstsamstag abzusagen. Herr Wurzel, wir hatten ja so ein bisschen Befürchtungen, wir, die Radiomacher, die Mitzieher bei diesem Projekt, ja, pro Arie eine Person oder ein Duett, die kommen hier, die Anreise, das ist alles so ein Aufwand, Mensch, lohnt sich das, werden die das? Aber das hat sich dann doch irgendwo als Projekt, wie soll ich sagen, so entwickelt, dass die kommen wollen, dass die Freunde, Bekannte in der Reflexion nochmal angesprochen haben, hört das mit, tragt das mit und dass man hier nochmal irgendwo doch wie in einem Podium zusammenkommt. Ja, es ist vor allem das Zusammen, ein Miteinander. Es ist eine schwierige Zeit, wir stehen vor Herausforderungen. Meiner persönlichen Meinung kann man das als Theater nicht alleine bewerkstelligen. Es muss einen Chor geben, wie auf der Bühne, wie im Opernhaus, muss es einen Chor aller Stimmen geben, der einfach Werbung für uns als Theatersituation macht. Und nachdem wir das großzügige Angebot hatten, diese Sendezeit zu bekommen, war es natürlich außer Frage, dass wir es mit allen deutschen Theatern, mitteldeutschen Theatern teilen. Und es ist eine schwierige Situation. Sänger verlieren ihre Gage. Agenturen verlieren die Möglichkeit, weiter sein Geld zu verdienen. Vielen Agenturen Agenturen geht es, die wirklich ihr Geld verdienen, nicht leicht in der Situation. Sie haben keine Einnahmen, Verlage haben keine Einnahme. Sie glauben nicht, wie viel daran hängt. Wir müssen loslegen. Das ist das, was wir heute vermitteln wollen. Und das soll ein erstes Zeichen sein in dieser Zeit. Also ich darf mal ganz kurz aus meiner Perspektive ergänzen. Hier wird ja auch ganz viel im Nachgang noch diskutiert zwischen den Intendanten, zwischen den Vertreterinnen. Das ist wirklich ein großes kommunikatives Ereignis, auch was wir hier erleben können. Und es ist ein Solidaritätsbeweis. Sie haben das gerade angesprochen, Patrick Würzel, also Agenturen und Verlage und. Es hängt ein solcher Rattenschwanz dran an dem, was Theater letztlich auch ermöglicht. Wie haben Sie denn, Sie als Haus arbeiten ja auch mit Sängeragenturen sehr intensiv zusammen. Wie haben denn Ihrer Meinung nach die Agenturen oder große Agenturen, nehmen wir mal Hilbert in München, wie haben die das erlebt oder muss man schon sagen, wie haben das Agenturen überlebt? Geht's da an die Existenz inzwischen? Ich glaube, es geht überall an die Agenturen, sei es Hilbert, sei es Steinhaus, große Agenturen, die auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung verzichten mussten, Kurzarbeit geschickt haben. Es ist eine sehr, sehr schwere Zeit. Es macht uns auch viele Mühen, Kontakte zu halten. Und vor allem müssen Sie sich vorstellen, dass einfach auch keine Einnahmen fließen. Das heißt, man weiß gar nicht, was möglich ist. Eine große Agentur hat große Sänger und mit diesen Einnahmen finanziert sie den Start kleiner, junger Karrieren, junger Möglichkeiten. Und das meine größte Sorge ist in der heutigen Zeit, dass viele junge Menschen, die diese großartige Welt der Oper, die ich über alles liebe, allein die Probe gehört zu haben, war schon eine Freude heute, dass die keinen Zugang bekommen, weil sie keine Möglichkeiten haben. Das darf nicht passieren und daran müssen wir alle arbeiten. Umso mehr heute die mitteldeutschen Häuser hier im Haus mit vielen jungen, vielversprechenden Talenten, die den Weg auf die Bühnen unserer Nation darüber hinaus in Europa und weit darüber hinaus bringen müssen. Patrick, jetzt sehe ich schon unsere nächste Kandidatin, nein, nicht Kandidatin, unseren nächsten Gast auf der Bühne. Und damit sage ich danke an dieser Stelle, denn Sie sorgen ja am Inspizientenpult unter anderem auch dafür, dass das hier alles reibungslos läuft. Ja, und jetzt haben wir, wie gesagt, einen Gastbeitrag vom Theater in Freiberg-Döbeln. Und in dieser Radiogala zu Gast und angereist sind Leonora del Rio und Jörg Pitschmann, das ist der Erstkapellmeister des Hauses. Und wir hören einen Ausschnitt aus der Oper Der Konsul von Giancarlo del Menotti. Sagt ihr ihm, We've Come, oder Wir sind so weit, hier in Deutsch gesungen, zweites Bild, zweiter Akt, Arie der Magda aus dem Konsul von Giancarlo Menotti, 1950 komponiert, also auch schon wieder 70 Jahre alt, der Beitrag aus Freiberg-Döbeln, gesungen von Leonora del Rio, Jörg Pitschmann, der Kapellmeister am Flügel, in unserer Operngala aus dem Opernhaus Chemnitz. Und wir wechseln an die Staatsoperette Dresden. Die Intendantin steht schon neben uns. Wir hören aber erstmal einen Beitrag aus der Produktion der Banditen von Jacques Offenbach, ein Duett, Fragoletto, Fiorella, und dann noch eine Arie. Annika Gerhardt und Leila Salome Fischer singen. Robin Portun sitzt am Flügel. Salome Fischer war das als Fragoletto und das war ein Ausschnitt aus Le Bandit oder besser Die Banditen von Jacques Offenbach. Die Produktion hatte im Februar dieses Jahres Premiere an der Staatsoperette Dresden mit Andreas Schüller, der die musikalische Leitung hatte, und Valentin Schwarz führte damals die Regie. Ja, die ist von vielen als nicht so glücklich bewertet worden, aber ich muss sagen, ich habe mich durchaus gut unterhalten in der Staatsoperette in Dresden. Aber ich muss eine Frage stellen und damit begrüßen wir unsere Gäste Katrin Kondar-Urow, Intendantin der Staatsoperette Dresden, und Sebastian Ritschl, Operndirektor an den Landesbühnen Sachsen. Frau Kondar-Urow, ja, da gab es einen ganz schönen Massenandrang auf der Passarella. Ne? Das ist dieser Steg vor dem Orchestergraben in dieser Produktion. Das heißt, davon können Sie sich dann verabschieden, oder? In Zukunft? Ja, tatsächlich ist die Produktion der Banditen momentan eine, die wir in der nächsten Zeit nicht wirklich planen können, weil wir da wirklich alle Kollektive in großen Größen vereint haben. Also neben dem Ballett, dem Chor natürlich auch ein großes Solistenaufgebot. Insofern ist diese Produktion nicht wirklich Corona-tauglich. Dann geben wir die Frage gleich mal weiter. Wir haben jetzt gerade gemerkt, Katrin Kondor-Oraff war möglicherweise nicht so gut zu hören. Ich gebe die Frage mal weiter an Sebastian Rietschel, denn Operette ohne Chor und Tänzer, das ist irgendwie nur die halbe Miete. Ne? Muss ja irgendwie so ein bisschen peppig sein und zugleich auch subtil inszeniert sein. Wie wollen Sie das eigentlich auffangen, was da dem Musical und auch der Operette verloren geht? Es geht sogar auch der Oper verloren. Wir sind nämlich von natürlich, der Corona-Krise klar. erfasst worden am Tag nach unserer Generalprobe für Marschners der Vampir. Auch großes Orchester, große Massenszenen und uns geht, glaube ich, im Musiktheater komplett das Spektakel ein wenig verloren. Ich meine Spektakel jetzt gar nicht mal historisch gesehen, sondern Massenaufläufe, Gruppen, dynamische Prozesse, tolle Choreografien, einfach tolle musikalische Erlebnisse werden wir bis auf Weiteres mit vielen Menschen wahrscheinlich erstmal nicht mehr erleben. Das Verlorengehen ist die eine Sache, dem muss man sich stellen, ganz klar. Aber es gibt natürlich auch diese Kreativität, dieses kreative Potenzial an allen Häusern, haben wir am heutigen Abend ganz deutlich gemerkt, Frau Kondor-Oraff, bei Ihnen ist das natürlich, da gibt es so viel Literatur, die in kleiner Besetzung, Salon, Orchesterbesetzung und so weiter ausgegraben werden kann, ist natürlich auch irgendwo aus der Krise heraus eine Repertoire, vielleicht Erweiterung, Repertoire-Suche, die irgendwo einen Umschlag findet. In der Tat, da haben Sie natürlich recht. Nichtsdestotrotz ist natürlich gerade die Staatsoperette ein Haus, eine Marke, die für opulentes Ausstattungstheater steht, die gerade mit diesen großen Kollektiven auch umgehen will, große Ballettszenen, Revue-Szenen beinhaltet. Insofern ist es für mich als Intendantin in der jetzigen Zeit natürlich ein großer Balanceakt. Auf der einen Seite natürlich meinem Ensemble auch Perspektiven zu geben, also für alle Bereiche natürlich und nicht bestimmte Bereiche per se ausschließen zu müssen, da natürlich auch ein Künstler, eine Künstlerin diese Perspektiven braucht, um auch weiter arbeiten zu können, um weiter wachsen zu können und auch um überhaupt im Training zu bleiben. Es ist ja fast wie bei einem Profisportler, denn auch diese 1-2 Monate der Pause haben uns schon gezeigt, wie vielleicht auch eine gewisse Trägheit in die Körper der Tänzer Einzug hält, vielleicht auch in das Stimmorgan. Und wir sind ganz froh, dass wir die Möglichkeit haben, hier in Sachsen seit dem 15. Mai die Theater wieder öffnen zu dürfen und haben diese Gelegenheit beim Schopfe gegriffen und die von Ihnen bereits angesprochenen Ausgrabungen anzugehen, beziehungsweise auch Konzepte zu entwickeln, wo wir mit allen Ensembles arbeiten können und die diesen Bedingungen trotzdem gerecht werden. Das heißt, wir werden tatsächlich auch ab dem 20. Juni bereits einen kleinen Sommerspielplan anbieten können und haben für den Open-Air-Bereich ein Sonderformat entwickelt. Ich habe noch einen Koffer in, einen Operettenspaziergang von Wien bis New York, wo an 5 Stationen wirklich Spezifika dieser Orte, der Operette, des Musicals gezeigt werden und das Publikum da überrascht wird von Solistinnen, von Musikerinnen und Musikern, vom Chor, von Chorensembles auch, aber auch von unserem Ballett. Und was jetzt natürlich das Bühnenrepertoire angeht, um hier vielleicht noch kurz einen Bogen zu schließen, so sind uns natürlich auch die ein oder anderen Perlen schon unter die Finger gekommen. Aber hier gilt es nochmal eine andere Schwierigkeit zu bedenken. Wir haben eine große Bühne, wir haben einen großen Saal und viele dieser Stücke, die für kleinere Besetzungen konzipiert sind, sind kammermusikalisch angelegt, sind Kammerspiele, die ja auch wiederum eine gewisse Nähe zu einem Publikum verlangen. Da ist die Distanz einfach da groß. Ist die Distanz, das ist jetzt die Frage, das muss man jetzt eben austarieren, testen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer noch die Publikumserwartung. Also auch natürlich, das ist nicht absehbar, inwiefern das, was man dann anbietet, auch wirklich so angenommen wird. Aber wir gehen das jetzt erstmal optimistisch an. Obwohl Offenbach ja auch jede Menge, ne? Zwei Akte, nein. Absolut. Offenbach ist für eine Person. Auch für Klavier. Unbedingt. Viel. Im Open-Air-Bereich, Kraftwerk Mitte, ich stelle mir das gerade so vor, wo genau wollen Sie das spielen? Gerade auf dem Kraftwerk Mitte, da ist also draußen, das Kraftwerk vor dem Mitte Theater. Bereits schon die Kulisse. Ja. Tatsächlich haben wir verschiedene Spielorte aufgetan. Kommen Sie vorbei. Na klar, oder gucken Sie einfach auf die Webseite der Theater. Genau, oder auch das. Sebastian Rietschel, draußen zu spielen, das gehört sozusagen zur DNA der Landesbühnen Sachsen. Da denke ich natürlich in erster Linie an die Felsenbühne Rathen. Die wird doch gerade saniert. Also was machen Sie da? Oder können Sie überhaupt was machen? Und wo? Wir haben uns eigentlich vorgenommen, in diesem Sommer an vielen Spielstätten zu spielen. Zum einen sollte es der alte Schlachtfeld Schlachthof sein mit der Rocky Horror Show. Dann werden wir versuchen, die wurde verschoben auf nächstes Jahr, dann werden wir versuchen, in Moritzburg 3 Haselnüsse für Aschenbrödel zu spielen. In der Atmosphäre, genau. In der Atmosphäre, in der Originalkulisse. Wir haben alle die Melodie im Ohr, oder? Ja, Weihnachten und zündet. Ja. Dann gibt es aber, und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir die Genehmigung gekriegt haben, seit Montag bauen wir fleißig am Zelt. In Rathen an der Elbe direkt wird es ein Theaterzelt geben, wo wir hoffentlich, sobald das Hygienekonzept genehmigt wurde, ab dem 20. Mai spielen können. Und für diesen Ort gibt es einen speziell ausgearbeiteten Plan, Musiktheater, Schauspiel, und wir laden Sie herzlich ein, uns dort zu besuchen. Eine Frage noch, ich weiß, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken. Operetten-Musical-Publikum ist nochmal ein ganz spezielles Publikum. Ich habe das ganz oft selbst miterlebt. Wie oder inwiefern hat sich denn Ihr Publikum solidarisch mit Ihnen erklärt? Haben Sie da was parat, was Sie uns erzählen können? Wir haben sehr viele Zuschriften gekriegt, wir haben Anrufe gekriegt, wir haben E-Mails gekriegt. Erstmal mit guten Wünschen, dass sie uns Durchhaltevermögen wünschen und gute Nerven, aber auch den großen Wunsch geäußert, dass wir endlich wieder für sie spielen sollen und wollen. Und natürlich, Katrin Konderhof hat es gerade schon angesagt, ist der szenische Prozess das größte Problem. Aber ich glaube, wir finden gute Möglichkeiten, dort Lösungen zu finden, ob es nun Konzerte sind, kleinere Formen, die auf Abstand auch gehen. Seien Sie gespannt. Wenigstens die beiden Häuser, die jetzt gerade sprechen, sind gut auf der Linie und bereiten spannende Sachen vor. Und bei Ihnen, Katrin Konterorow, Besucher und Solidarität? Ich kann dergleichen berichten wie Sebastian Ritschel. Gute Wünsche und die Hoffnung, dass wir bald wieder für unser Publikum da sind und spielen. Und das waren Katrin Konderhof und Sebastian Ritschel, Katrin Konderhof von der Staatsoperette Dresden, Sebastian Ritschel von den Landesbühnen Sachsen. Und ein Herr in dieser Runde fehlte, nämlich Peter Theiler, Intendant der Sächsischen Staatsoper in Dresden. Er hat mir erklärt, er ist sehr strikt im Haus und auch außer Haus, was Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen anbelangt. Und er hat uns deshalb ein Grußwort geschickt, das wir jetzt einfach hören. Liebe Frau Volksdorf, liebe Kolleginnen und Kollegen in den mitteldeutschen Opernhäusern, Orchestern und Theatern, ich grüße Sie recht herzlich aus Dresden zu dieser Gala-Veranstaltung im Theater Chemnitz, zu der ich leider nicht zugegen sein kann, aber selbstverständlich bin ich mit Ihnen solidarisch und unterstütze Sie ganz, ganz kräftig, denn ich halte diese Veranstaltung für wichtig. Man muss Flagge zeigen in solchen Zeiten. Überall, deutschlandweit und auch darüber hinaus, wenn ich mit Intendantenkolleginnen und Kollegen telefoniert habe, dann wurde mir immer berichtet, dass keiner verzagt war, dass alle aber natürlich auch gebangt haben um die Zukunft unserer Kultur- und Theaterlandschaft, vor allen Dingen auch der Musiktheaterbetriebe, was das bedeutet, wenn ein Füllhorn über die Wirtschaft ausgeschüttet wird, um im Grunde genommen auch den totalen Einbruch in der Ökonomie zu verhindern, ob da auch die Kultur was abbekommt von und ob man auch an die ganzen Künstlerinnen und Künstler denkt, die jetzt auch vor allen Dingen im freien Transfer sich befinden, das ist natürlich schlimm, das ist ganz klar und das macht mir auch Sorgen. Auf der anderen Seite muss man aber auch eines wissen und da freue ich mich und ich bedanke mich auch bei unseren Trägerinnen und Trägern, weil das gilt eigentlich für das ganze deutsche Theatersystem, das doch stark abgesichert mit Ensembles, mit großen Kollektiven in der Vergangenheit arbeiten konnte und hoffentlich auch in der Zukunft so aufgestellt sein wird. Und ich kann eigentlich nur die Statistik des Deutschen Bühnenvereins zitieren. Wir sind an die 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der deutschen Theaterlandschaft, die im abgesicherten Modus arbeiten können. Das ist vergleichbar mit anderen Ländern ein Spitzenwert. Und so bitter es auch für viele sein mag, die nicht ein Festengagement in einem Ensemble haben, es ist trotzdem eine große Errungenschaft, dass wir dieses deutsche Theatersystem haben. Und ich hoffe, dass wir es auch für die Zukunft so bewahren können. Ich möchte einfach damit nochmal betonen und mich bei all denjenigen bedanken, die nicht nur gejammert haben in dieser Zeit, sondern gezeigt haben, dass wir eben da sind, dass wir zuversichtlich sind und dass wir viel Flexibilität, die uns abverlangt wurde, bewiesen haben, um den Blick auch ins Ungewisse nach vorne zu richten. Und in diesem Sinne möchte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, weiterhin ermutigen, auch für die nächsten Monate und für die Zeit des Ungewissen, die vor uns liegt, da weiterhin dran zu bleiben, mit dem heutigen Abend in Chemnitz künstlerische Leistungen aus den einzelnen Häusern auch beizutragen. Das zeichnet Sie, das zeichnet uns alle aus. Und ich wünsche uns toi toi toi, freue mich sehr über diese große Solidarität und bin zuversichtlich, dass wir bald unsere Häuser wieder aufmachen werden. Ja, das war ein Zwischenruf, ein Grußwort, ein langes Grußwort des Intendanten Theiler vom Tanker Semper Oper. Und wir wechseln gleich wieder in die Praxis. Landesbühnen Radebeul, Stephen Sondheim, Sunday in the Park with George, ein Musical, ein Ausschnitt. Tobias Bieri und Antje Hahn singen, Anja Gräfe am Flügel. Ich erinnere mich noch an damals, als dein kleiner Junge. Und jetzt schau, dort hinten in der Ferne, all die schönen Bäume gefällt für einen albernen Turm. Ich glaube nicht, dass es da ja Bäume gab, Mutter. Wie ich die Aussicht von ihr geliebt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, da war ein offenes Feld. Alles an. Ich habe dort das Kind immer gespielt. Ich sehe Türme, wo Bäume wohnen. Fort ist all die Stille, die Einsamkeit. Georgie. Dankeschön. Tobias Bieri war das als Georges Seurat und als Urenkel George. Und zwar in der Inszenierung. Das ist eine Inszenierung, die an den Landesbühnen Sachsen lief, beziehungsweise läuft. Vielleicht wird sie wieder aufgenommen. Sunday in the Park with George. Ja, Anja Gräfe haben wir gehört. Sie ist die Repetitorin. Und Antje Kahn war die Partnerin von Tobias Bieri. Sie ist, ja, das ist eine interessante Konstellation. Sie ist Sängerin und zugleich als Inspizientin mit Spielverpflichtung sozusagen engagiert. So, Sunday in the Park. Und jetzt kommen wir zu unseren letzten Gästen hier in dieser Radiogala live aus der Oper Chemnitz. Ich freue mich sehr, dass Sie inzwischen eingestroffen sind zu später Stunde. Franziska Severin, Operndirektorin an der Oper Leipzig. Aaron Stiel, er ist Regisseur, freischaffender Regisseur. Und Stefan Klingele, Chefdirigent der musikalischen Komödie in Leipzig. Wir sind erstmal im Opernhaus Chemnitz, das müssen wir nochmal sagen, sind bei einer Operngala, die eben alle Opern oder viele Opernhäuser aus dem mitteldeutschen Raum, nee, es sind ja alle, die hier zusammenkommen, Opernhäuser, große Tanke, kleine Bühnen, und wir versuchen die Situation in dieser besonderen Krise zu beschreiben. Wie tief greift die Krise in den Häusern? Wie findet man heraus, was für Alternativen gibt es, was für Projekte gibt es? Und weil Herr Klingle der engst Vertraute von uns ist, wir haben in der MUKO eine ganze Reihe produziert. Wie geht's der MUKO in Krisenzeiten, Stefan Klingle? Die MUKO nimmt allmählich wieder Schwung auf, würde ich sagen. Ich bin auch kein Mann, der die Krise immer so besprechen will. Ich finde, dass wir erstaunlich schnell als Gesamtgesellschaft schon durchgekommen sind. Es geht alles flotter, als die meisten sich vorstellen konnten, noch vor 2-3 Wochen. Das betrifft die Urlaube, das betrifft die Grenzöffnungen, und deshalb bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass die Theater immer früher, immer mehr machen dürfen. Wir sind ein schwieriger Ort mit den Kollektiven, das wurde heute manchmal besprochen, aber wir sitzen in den Startlöchern und werden auch am 12. Juni anfangen mit kleinen Aufführungen in unserer Interimspielstätte Westbad, und ich glaube fest daran, dass wir im September wieder große Produktionen haben werden. Frau Severin, das war das kleine Haus oder ein Haus der großen Bühne in Leipzig. Wie sieht es im großen Haus aus? Da gibt es ja unzählig mehr Möglichkeiten, weil das Haus größer ist. Und die Möglichkeiten, ich denke immer noch dran, man könnte den wunderbaren Augustusplatz bespielen. Also da könnte auch Open Air was losgehen, was abgehen. Wie ist das? Genau, also erst einmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein kann. Der Augustusplatz ist für uns ein Thema, natürlich. Mhm. Da ist es jetzt nur noch zu früh, etwas verbindlich dazu sagen zu können, aber Schade. Wir denken da natürlich darüber nach. Und das Erste, was wir jetzt tun, ist, dass wir mit der Oper auch mit in das Westbad gehen werden. Das heißt, wir alternieren gemeinsam mit der musikalischen Komödie die Oper, und auch das Ballett werden wir also ab 12. Juni, wie Stefan Klingele schon sagte, dort spielen. Und freuen uns auch sehr, dass wir in diese Atmosphäre des Westbads alle gemeinsam dann eintauchen können. Denn es ist ja auch eine doch theatralische Spielstätte. Und ich gehe mal davon aus, das hat auch damit zu tun, Franziska Severin, dass das Westbad nicht so fest mit Sitzreihen ausgestattet ist, sondern dass Sie da einfach flexibler agieren können, oder? Genau. Und das ist natürlich dann auch atmosphärisch angenehmer, dass man mit Tischen und Stühlen dort die Konzepte umsetzen kann und nicht den Mangel so offenlegt. Die Theater haben ja nicht erst seit Corona die Macht der digitalen Medien für sich entdeckt. Dennoch mal die Frage an Sie, Franziska Severin. Ich habe mit Erstaunen wahrgenommen, dass an der Oper Leipzig jetzt ganze Podcast-Serien und sogar Hörspiele produziert werden. Warum denn das? Mit welcher Zielrichtung? Mit der Zielrichtung der Präsenz. Also natürlich würden wir lieber Oper spielen, weil wir das auch besser können als Hörspiele und Podcasts. Aber das können wir eben gerade nicht. Und deswegen haben wir das gemacht, was wir jetzt als Präsenz auch zeigen konnten. Und dieses Medium uns gerade versucht, ein bisschen anzueignen. Und Sie haben auch Resonanz darauf, ja? Kriegen Sie das mit? Absolut, ja. Also dieses Lebenszeichen wird als solches auch wahrgenommen. Aaron Stiel als Opernregisseur, wir haben jetzt von Möglichkeiten gesprochen, von Alternativen, von Dingen, die man sich vielleicht vor einem Jahr nicht hätte vorstellen können, die aus der bestimmten Situation erwachsen sind. Werden Sie für solche Dinge angefragt? Sie sind ja ein kreativer Kopf. Ich hoffe, dass ich ein kreativer Kopf bin, aber ich arbeite ja jetzt schon halb als Intendant in Klagenfurt und muss letztendlich diese Sachen, die ich mir auch vorstelle, als Regisseur umsetzen. Aber ich glaube, Hauptaufgabe ist, den Leuten die Angst zu nehmen, den Zuschauern die Angst zu nehmen, aber auch den Mitgliedern des Theaters. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die gerade palliativ betreut wird, Anke von Kappo, und die ist das beste Beispiel in dieser Zeit, dass man ohne Angst und mit Gelassenheit von diesem Planeten gehen kann. Und das ist eigentlich eine Lehre, wie wir Regie führen können, wie wir auch mit dieser Krise umgehen können. Weil ich höre immer nur Krise, Krise, Krise und Chaos, und wir haben Angst. Aber Angst fressen Seele auf, wie wir von Rainer Werner Fassbinder wissen. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir eben machen müssen, ist, habt keine Angst, kommt wieder ins Theater, habt Vertrauen zu uns und der Kunst. Und vielleicht ist die Kunst eine der Möglichkeiten, diese Krise zu bewältigen. Und ich höre auch immer, dass das Theater und die Oper jetzt gerade in diesen Zeiten nicht mehr bezuschusst werden sollen, sondern dass es eher in Krankenhäuser oder Kindergärten gehen soll. Aber eben das Wichtige ist, dass diese Kunst systemrelevant ist. Und zwar nicht nur vom Denken und vom Geist her, sondern auch vom wirtschaftlichen her. Da würde ich ganz kurz reingehen, weil wir haben genau das Gegenteil gehört von den Verantwortlichen der Politik. Wir haben bei den Kulturpolitikern nachgefragt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und alle haben sie uns bestätigt, die Theaterinfrastruktur soll in diesen Zeiten überhaupt nicht angefasst werden. Im Gegenteil, man will da antizyklisch sich verhalten und das war ein klares Bekenntnis zu den Theatern, also auch den Musiktheatern, zumindest in Mitteldeutschland. Ich will aber die Frage doch nochmal modifiziert weitergeben. Stefan Klingele, Franziska Severin, Sie sind Häuser, Sie arbeiten mit Gästen. Und bei Sängergästen, da gab es Verpflichtungen, die Sänger und Sängerinnen hätten Honorare bekommen. Wie wurde das bei Ihnen gehandhabt? Im Internet konnte man ja sehen, dass zum Beispiel ein Bariton wie Johannes Martin Krenzle eine Liste zusammengestellt hat. Wie verhalten sich denn die Theater in dieser Situation? Wer zahlt denn ein Ausfallhonorar? Das sind ja wichtige Größen für Künstler und Künstlerinnen. Also wie sind Sie damit umgegangen? Also wir hatten sehr früh einen Sozialplan für die Geringverdienenden entwickelt, der auch eben dann schnell umgesetzt werden konnte. Was jetzt die großen Gagen, die Größerverdienenden angeht, sind wir natürlich in engem Austausch auch mit den anderen Häusern der Opernkonferenz gewesen. Und im Moment läuft ein Prozess zur Abstimmung mit der Stadt. Wir haben ein Konzept, wir haben Pläne. Das ist aber noch ein Prozess, der noch nicht beendet ist. Und es gibt am kommenden Dienstag das nächste Gespräch zu diesem Thema, weil wir haben ein Interesse daran, gut mit unseren Künstlern auch auseinanderzukommen. Und Sie reden natürlich nicht nur mit der Stadt, Sie reden auch mit den Opernkollegen darüber, mit den internen Kollegen, Herr Klingel. Also ich wurde privat sehr früh in der Krise von Sängern angefragt, die überhaupt nicht mehr aus- und einwussten. Und ich habe auch gesagt, es wird sich regeln. Ich selbst habe für Gastspiele, die mir entgangen sind, auch da Prozentanteile bekommen. Und meine Meinung ist, und das habe ich den Freunden und Freundinnen auch gesagt, dass der schönste Ausgleich weniger ein Geld wäre, sondern ein Zukunftsengagement, also ein Engagement ein Jahr oder zwei Jahre in der Zukunft, weil da kann sich auch einer dann irgendwie mit solch einer Perspektive auch langfristig einstellen und das tut sehr gut, auch seelisch. Eine Frage habe ich dann doch noch an Franziska Severin, gern auch an Sie, Aaron Stiel und natürlich auch gerne an Stefan Klingele. Ich hatte so das Gefühl bei der Vorbereitung auf diese Sendung, stehen denn nicht gerade die großen Operntanker, und das sind ja Leipzig, das sind natürlich auch Dresden, Hamburg, München, aber stehen nicht gerade die großen Häuser auch in der Verantwortung, jetzt über eventuell neue Modelle von Musiktheater nachzudenken, die man umsetzen kann, wenn wir mit Corona alle Theater machen müssen, statt alles zu tun, um sozusagen den Status quo vor Corona wiederherzustellen? Wie sehen Sie das? Naja, das wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Das ist ja klar. Das geht durch unsere gesamte Gesellschaft. Und wir eben deshalb, ja. Wir überlegen über natürlich alle Arten und Sorten von Möglichkeiten und Formaten. Es ist nur im Moment noch zu früh, dass man sagen kann, wie gehen wir aus der Krise wirklich heraus, weil wir im Moment noch rein mit Pragmatismen so beschäftigt sind, dass wir erstmal gucken müssen, wie wir überhaupt alles zusammenhalten. Aber natürlich gucken wir langsam auch dann schon wieder über den Tellerrand und hoffen, dass es der Kreativität bald auch neue Möglichkeit, neue Horizonte geben wird. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ich sitze ja zwischen den Stühlen momentan. Ich bin einerseits noch freier Regisseur, aber demnächst Intendant. Und letztendlich diese Festanstellung ist ein Sechser im Lotto. Okay. Hätte ich das nicht, hätte ich große Geldsorgen, weil mir sind bis Januar alle Produktionen abgesagt worden. Ja. Ich musste mir Geld bei meinem Vater leihen. Und das ist eigentlich mit 52 eine Bankrotterklärung. Sie hätten hier auch den Rigoletto rausgebracht, nicht? Im Oktober. Hier den Rigoletto. Meine Salome wurde jetzt abgesagt in Leipzig, die Wiederaufnahme. Und das ist ein großes Problem, weil wir hätten ich hätte zum Beispiel aus Berlin Geld bekommen sollen, aber der Topf war leer. Und das ist vielen anderen freien Künstlern auch passiert. Und das ist für uns eine Katastrophe. Aber wie gesagt, wir müssen positiv in die Zukunft schauen und sehen, wie es weitergeht. Also ich bin der unbedingten Ansicht, dass die jetzigen Monate ein gutes Feld bieten für kleine Formate und Experimente und das Theater neu zu entdecken. Aber generell muss es wieder zurückgehen zu großen Aufführungen und dafür wird hoffentlich bald die Testpflicht der Opernbeschäftigten auf der Bühne eingeführt werden, die Abstandsregeln werden minimiert und die Infektionszahl innerhalb einer Stadt, finde ich, ein ganz großes Argument. Wenn Leipzig keine aktiven Infizierten hat, denke ich, wir können normal Theater spielen. Das ist ein schönes Schlusswort an dieser Stelle, denn wir haben noch ein paar musikalische Beiträge. Und dann sage ich danke Franziska Severin, Aaron Stiel, Stefan Klingele und jetzt steht auf der Bühne Magdalena Hinterdobler und wir erleben sie aus einer richtig großen Oper von Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten. Und Magdalena Hinterdobler wird begleitet von Ugo Doratio. Bitte. Was willst du wissen? Magdalena Hinder-Dobler und Ugo Doratio waren das mit diesem Ausschnitt aus Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Oh, und jetzt geht's hier musikalisch ganz straight weiter. Wir hören nämlich einen Ausschnitt aus der Operette Nofretete. Das ist eine Produktion, die wir mit der musikalischen Komödie gemeinsam gemacht haben, mit der musikalischen Komödie Leipzig. Und da ist es der Einzug der Nofretete mit Chor und Orchester der MOKO unter der Leitung von Stefan Klingele. Bye. Sehr schön farbig instrumentiert, oder? Also das war ein Ausschnitt aus Nico Dostals Operette Nofretete, hier in einer Aufnahme mit Chor und Orchester der Musikalischen Komödie in Leipzig. Die Leitung hatte Stefan Klingele. Und wir sind, Bettina Volksdorf, fast am Ende unserer Radio-Revue, unseres Opernstammtisches. Ja, war es doch eigentlich. Wir haben alle mitteldeutschen Orchester hier im Opernhaus Chemnitz zusammen gehabt. 19 Theater, muss man nochmal sagen. Genau. Von Magdeburg bis Meiningen, von Halberstadt, Quedlinburg bis Göttingen. Fast auch in der rechten Balance eingeladen. Wir danken dem Opernhaus Chemnitz ganz herzlich, diese Möglichkeit, also das arrangiert zu haben, organisiert zu haben und uns die Möglichkeit gegeben zu haben, eben auch von hier über den Sachstand in Corona-Zeiten berichten und senden zu können. Christoph Dietrich, der Intendant, steht noch mal neben uns. Christoph Dietrich, wenn Sie den Abend, Sie haben alles mitgehört, ich habe es ja verfolgen können, wenn Sie den Abend noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, blicken Sie auf die nächsten Tage. Ich gehe voller Optimismus hier heraus. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen gesehen. Ich habe die Sängerinnen und Sänger singen hören. Es hat etwas mit Atem zu tun. Alle haben eine Idee, die von innen herauskommt. Auch wir werden am nächsten Samstag, am 6. Juni, mit einem Big Band Konzert auf der Küchwaldbühne uns präsentieren können. Es ist schon fast ausverkauft. Wir haben schon die Folgeveranstaltung geöffnet. Am 7. ein Sonderkonzert gewissermaßen. Und die eine oder andere, ja, Träne der Rührung hatte ich auch. Viele Kolleginnen und Kollegen habe ich gesehen, die ich so wunderbar auf der Bühne erlebt habe, vor Publikum. Und wir werden das wieder haben. Ich bin mir sicher, es ist gesagt worden, Schritt für Schritt werden die Möglichkeiten besser. Und es gibt die Sehnsucht danach. Wir brauchen das. Ich bin voller Optimismus. Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Dietrich. Es gibt sehr positive Signale und Zeichen aus Chemnitz. Ja. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich sag, dass der Tonmeister an diesem Abend Hein Labs war, der Toningenieur Stefan Haberfeld, die Tontechniker Thorsten T.J. Joch und Gerald Weinert, meine Begleiterin Bettina Volksdorf. Mein Begleiter Stefan Lang. Und damit sind wir natürlich auch schon bei den beteiligten Sendern Deutschlandfunk Kultur, MDR Klassik und MDR Kultur. Der Fokus lag heute in der Tat auf den Musiktheaterbühnen hier in Mitteldeutschland. 19 waren zu Gast, das gab's so noch nie. Danke, wie gesagt, dem Gastgeber. Und ich darf vielleicht noch darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, diesen Abend diese Gala nachzuhören bei allen genannten Sendern. Ganz kurz noch ein besonderer Dank noch an den Betriebsdirektor Patrick Wurzel, der unbedingt das wirklich also mit einer ja, mit einer Kraft, mit einer Motivation durchgezogen hat. Ich verneige mich. Vielen Dank. Also vielen Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht, hier in der Oper Chemnitz zu Gast sein zu dürfen. Christoph Dietrich und dann, Stefan, ich denke, wir haben nichts vergessen. Dann sage ich jetzt noch, weil es als Abschlussmusik kommt. Genau. Also wir hören jetzt noch ein Finale aus dem Finale Götterdämmerung von Richard Wagner und zwar in der Einrichtung von Samuel Bechli. Und auf der Bühne hier im Opernhaus Chemnitz steht Stefanie Müther und ihr Begleiter am Flügel ist Ralf Neubert. Und damit sagen wir auch Danke für Ihr Interesse und wünschen ein erholsames Pfingstfest. Guten Abend. Es ist mir eine Ehre, die heutige Gala auf der Chemnitzer Bühne abschließen zu dürfen. Auf eben dieser Bühne habe ich meine erste Götterdämmerung gesungen. Heute aber werde ich eine gekürzte Fassung interpretieren, die ich der Person widmen möchte, die sie geschrieben hat. Das ist für Sie. Schichtet mir dort am Rand. Gut.